danken dir. Es ist deine Liebe zu uns, die dich hat ans Kreuz gehen lassen, Herr. Die dich hat alle diese Schmerzen dieser Welt auf dich nehmen lassen, Herr. Die dich jede Krankheit auf dich hat nehmen lassen, Herr. Jede Bedrückung, jede Unfreiheit, jede Angst, jede Macht der Finsternis. Und Jesus, du bist am dritten Tag auferstanden aus den Toten und du hast darin den Triumphzug gehalten über alle Mächte, über alle Gewalten, über alle Krankheiten, über jede Finsternis, die hier auf dieser Welt Menschen quälen könnte. Du hast den Sieg erkauft. Du hast ihn errungen. Danke, Jesus. Und jetzt sind wir hier, so wie es in 1. Petrus 2, Vers 9 heißt, wo Petrus uns zuspricht und sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Fähigkeiten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und Jesus, wir sind heute Morgen hier, um deine Fähigkeiten zu verkünden. Wir sind nicht hier, um uns selber zu predigen oder unsere Fähigkeiten anzupreisen, Herr, sondern wir sind hier, um deine Fähigkeiten zu verkünden, Herr. Und du bist der Herr der Herren und du bist der König der Könige, Herr, der uns aus dem Machtbereich der Finsternis herausreißt und in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Du bist der, von dem es heißt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Du bist der, in dessen Gegenwart sich Depression nicht halten kann, in dessen Gegenwart sich Ängste nicht halten können, in dessen Gegenwart jede Form von Finsternis fliehen muss. Deine Herrlichkeit, die Ausstrahlung deiner selbst, die Abstrahlung deiner Persönlichkeit, Herr, vertreibt alle Finsternis. Und so danke ich dir heute Morgen hier, dass du hier in diesem Raum und auch über Livestream, Herr, dass du Finsternis in Licht verwandelst heute Morgen hier. Halleluja, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du Menschen wirklich aus dem Machtbereich der Finsternis, wo sie drin waren vielleicht noch, Herr. Herr, wo sie beeinflusst waren, Herr, von Dunkelheit, von Krankheit, von Schmerzen, von Depression oder was auch immer, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie heute Morgen hier raushebst, Herr, und versetzt in einen anderen Raum, Herr. Nämlich versetzt in den Raum deiner Liebe und deiner Herrlichkeit und deiner Freiheit, Herr. Oh, Jesus, wir danken dir, Herr. Der Geist des Herrn ist auf uns, weil er uns gesalbt hat. Oh, arme gute Botschaft zu verkünden und Gefangenen Freiheit auszurufen. Oh, Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich empfinde so heute Morgen, dass als allererstes möchte Gott wirklich Einzelne hier, die in diesem Raum sind, hier oder auch über Livestream, er möchte dich wirklich rausholen aus Finsternis, die deine Seele gefangen gehalten hat. Es kann sein, dass auch aufgrund fortgesetzter Krankheitssymptome und so weiter einfach da Finsternis in deine Seele gekommen ist, Hoffnungslosigkeit, Depression. Es kann aber einfach sein, dass in deiner Seele Bindungen sind, die dich gebunden gehalten haben, in Unfreiheit gehalten haben. Es können Süchte sein, es können Dinge sein, die einfach, ja, Sünden in deinem Leben, die du bisher nicht losgeworden bist, einfach Anrechte der Finsternis in deinem Leben, Dunkelheit, ja, Ängste, Panikattacken oder Zwangsgedanken, was auch immer es ist. Gott möchte heute Morgen Finsternis in Licht verwandeln. Und ich habe wirklich gesehen, er nimmt dich heute Morgen an der Hand und er führt dich raus ins Weite. Er führt dich raus in die Freiheit. Halleluja. Und wenn du sagst heute Morgen, ja, ich möchte raus aus der Finsternis, ich möchte raus aus dem Machtbereich der Finsternis und ich möchte seine Hand ergreifen und mich da rausziehen lassen und in den Bereich seiner Liebe kommen, dann komm einfach ganz schnell hier nach vorne und wir wollen einfach hier ganz schnell für dich beten und wir wollen die Herrlichkeit Gottes freisetzen, die jede Finsternis vertreibt. Komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Komm einfach ganz nach vorne, dann ist Platz für die von hinten. Halleluja, danke Jesus. Komm ganz nach vorne. Halleluja, danke Jesus. Danke. Und ich brauche das Heilungsteam und Befreiungsteam auch, die mir helfen einfach, mit die Hände aufzulegen. Und ihr anderen einfach, streckt einfach weiter aus. Die Herrlichkeit Gottes ist am Wirken. Halleluja. Lass uns dieses Lied zusammen singen. There is power in the name of Jesus. Okay? To break every chain. Jede Kette zu zerbrechen. Heute Morgen ist deine Zeit, dass du die Ketten loslässt, die dich gebunden gehalten haben. Seien es Ketten von Sünde, seien es Ketten von Depression, seien es Ketten von Angst, von Hoffnungslosigkeit, Ketten von Quälgeist, sondern einfach die dein Leben gebunden gehalten haben. Heute Morgen ist deine Zeit, um da rauszutreten. Und du sagst jetzt einfach, Herr, ich ergreife deine Hand, streck einfach mal deine Hand aus. Halleluja, alle im Raum, streckt einfach eure Hände aus zu ihm. Und jetzt lasst uns gemeinsam singen. There is power in the name of Jesus. Lasst uns einfach den Namen Jesus singen, weil es ist in ihm. Es ist nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist. Er zieht dich heute Morgen raus. Halleluja. Kann das Heilungsteam einfach auch hier mithelfen und einfach Menschen mitdienen? Es geht einfach darum, wir ziehen sozusagen im Geist, im Glauben, durch Jesus, durch die Kraft von Jesus, ziehen wir euch raus, einfach aus diesem Machtbereich der Finsternis, in dem euch der Feind gebunden gehalten hat. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Da ist der Raum der Freiheit. Oh, da ist der Raum der Freiheit. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, er zieht dich da hinein in den Raum der Freiheit jetzt. Lass einfach los. Jesus, Jesus. Oh, der Raum der Freiheit. Der Raum der Freiheit. Oh, der Raum der Freiheit. Oh, da ist der Raum der Freiheit. Da ist der Raum der Freiheit. Da ist der Raum der Freiheit. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du ihr Herz heilst, Herr. Danke, Herr, dass du sie freisetzt von jedem Trauma der Vergangenheit, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Strom deiner Liebe, der sie gerade jetzt berührt, Herr. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Oh, ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Oh, ich danke dir, Jesus. Oh, ich danke dir, Jesus. Halleluja. Wow, Gott heilt dich auch. Gott heilt dich. Halleluja. Oh, Gott heilt dich. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Bist du mit dem Rollator gekommen? Halleluja. Gott heilt dich. Okay, ah, jetzt ist er dabei. Jetzt ist er dabei, dich mit seiner Kraft zu füllen, ganz neu. Halleluja, dass du wieder jung wirst, dass du springst und hüpfst wie ein Adler. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Kraft. Danke, Herr, für deine heilende, wunderwirkende Kraft. In dem Namen von Jesus. Oh, in dem Namen von Jesus. Oh. Danke, Jesus. Danke, wow, er füllt dich. Halleluja. Was soll auf? Lauf einmal ein bisschen frei. Come on. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm her. Halleluja. Lauf mir mal hinterher, okay? Lauf mir mal hinterher. Komm, lauf mir mal hinterher. Komm mal so schnell du kannst. Woo. Halleluja. Komm. Lass uns einmal darüber. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Gott heilt dich mit seiner Kraft. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf. Ich möchte mal was fragen, ganz kurz. Wie lange bist du nicht so gesprungen mit deinen Füßen gerade jetzt? Mit deinen Beinen? Seit sechs, sieben Jahren. Ja. Halleluja. Du bist mit dem Rollator hierher gekommen. Ja. Und du konntest ein bisschen laufen, ja. Aber du konntest nicht so springen. Nicht. Nee. Halleluja. Komm, lass uns noch mal ein bisschen hüpfen. Halleluja. Woo-hoo. Danke, Jesus. Oh, er ist der Herr, unser Arzt. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Wow. Danke, Jesus. Wow. Sie ist mit dem Rollator hierher gekommen. Jetzt tanzt sie mit mir. Danke, Jesus. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Pass mal auf. Komm mal hier hoch, okay? Das geht, oder? Komm mal hier hoch. Halleluja. Okay, komm, das musst du uns mal kurz erzählen. Das musst du uns mal kurz erzählen. Was war der Grund, warum du mit dem Rollator laufen musstest? Ich habe Parkinson-Krankheit gehabt. Ja, Amen. Heute ist sie weg. Amen. Halleluja. Und du konntest seit, wie lange konntest du nicht mehr richtig laufen, nicht mehr springen und dich frei bewegen? Ja, vielleicht. 8, 9 Jahre. 8, 9 Jahre. Okay. Und was hast du jetzt gerade gespürt? Weil es war interessant, ich habe für sie gebetet, dass Gott ihre Seele berührt und so weiter. Und plötzlich ist sie, sie saß auf dem Rollator und plötzlich, als ich für sie gebetet habe, ist sie einfach aufgestanden und auf mich zugelaufen. Halleluja. Hast du da irgendwas gespürt oder hast du einfach nur gewusst, du sollst aufstehen? Ich habe gewusst, ich soll aufstehen. Du hast gewusst, ich soll aufstehen. Und ich soll gehen. Und du sollst gehen. Und Halleluja. Springen. Und du sollst springen. Ja. Amen. Komm, lass uns noch mal ein bisschen springen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. So stark. Hey, das ist ein gewaltiges Wunder. Wisst ihr das? Danke, wow. Wow. Das ist der Hammer. Ich habe nur für sie gebetet, während sie gesessen ist auf dem Rollator und plötzlich merke ich, wow, die Frau steht einfach auf und fängt an zu laufen. Halleluja, weil du es wusstest. Gott hat es dir gesagt. Ja. Halleluja. Wo kommst du denn her? Ich bin aus Österreich, aber ich komme von der Nähe von Geisdorf in Gschwendt, wohne ich in einem Heim. Da wohnst du? Du wohnst in einem Heim? Ja, im betreuten Wohnen. Im betreuten Wohnen, okay. Und hat dich heute hier jemand mitgebracht? Ja, ein Moslem. Ein Moslem hat dich mitgebracht. Halleluja, preist den Herrn für die Moslems. Danke, Jesus. Und Und jetzt, wie fühlst du dich? Sag einfach mal, wie fühlst du dich? Ja, ich staune. Du staunst? Ja. Halleluja. Aber ich weiß, dass Gott Wunder tut. Er hat schon viele Wunder in meinem Leben getan. Er hat schon viele Wunder getan. Halleluja. Preis den Herrn. Komm, spring noch mal ein bisschen. Wenn es so schön war, da ist das Ding. Halleluja. Weißt du, Vorsicht, da ist was hinter dir. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Gebe ihm die Ehre. Amen. Ein Moslem hat sie mitgebracht. Halleluja. Und Jesus hat sie berührt. Danke, Vater. Oh, Halleluja. Komm, lass sie mal drücken. Halleluja. Halleluja. Oh, Glory. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was sagst du? Ich danke Jesus Christus. Du dankst Jesus, ja. Du hast Jesus in deinem Herzen, oder? Ja, schon lange. Halleluja. Und er ist dein Arzt. Und mein Helfer. Und mein Retter. Und mein Savior. Amen. Mein Ein und Alles. Halleluja. Amen. Und jetzt glauben wir, dass du immer weiter stärker wirst und immer selbstständiger und dass du dieses Ding da drüben nicht mehr brauchst. Ja. Amen. Halleluja. Amen. Preist ihn. Komm, darf ich dir runterhelfen? Geben wir mal Jesus nochmal einen Applaus. Halleluja. Weil hier ist die Stufe ein bisschen höher. Wow. Wow. Schaut mal, wie sie läuft. Halleluja. Komm, spring mal. Jesus. Das ist Jesus. Das ist Jesus, ihr Lieben. Komm, wir können noch mal anders ihm einen Applaus geben, ihn noch mal ehren. Komm, lass uns ihm einen Jubelruf bringen. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Wow. Wow, seit 8, 9 Jahren konnte sie nicht mehr richtig laufen. Kommt heute Morgen sitzend auf dem Rollator hierher. Guck, jetzt fahren sie ja den Rollator schon weg. Weiß den Herrn. Und aus dem betreuten Wohn hierher gebracht. Und jetzt springt sie. Halleluja. Preis den Herrn, ist es nicht? Wow. Das ist der Hammer. Ja, geben wir Jesus die Ehre, wirklich. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Sag zu deinem Nachbarn, Gott ist ein wunderwirkender Gott. Halleluja. Und wir haben noch nicht mal gepredigt heute Morgen. Aber das Wort sagt auch, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn wir jetzt das Wort Gottes hören, werden noch mehr Wunder passieren. Amen. Und er wird uns noch freier machen. Halleluja. Wie von euch hier vorne, für die gebetet wurde, haben gespürt, dass Jesus sie frei gemacht hat. Lass mal sehen. Wow. Halleluja. Geben wir dafür auch mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Dann dürft ihr euch einen Platz suchen, dürft euch hinsetzen und dann gehen wir ins Wort zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Es fängt schon gut an. Sag zu deinem Nachbarn, es fängt schon gut an. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Erweckungsherrlichkeit ist hier. Amen. Hallo. Achso, okay. Ah, ich bin dagegen gekommen. Jetzt alles klar. Halleluja. Erweckungsherrlichkeit ist hier. Amen. Gott tut was Neues in den letzten Wochen. Es hat begonnen wirklich am 5. Februar, da war ich in Bad Homburg und habe dort gedient. Und am Ende des Gottesdienstes hat sich so stark die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes freigesetzt. Und unter anderem wurde ein Kind so stark berührt von der Gegenwart Gottes, dass sie 20 Minuten oder noch länger am Stück nur noch gelacht hat. Die ganze Familie wurde angesteckt, die ganze Gemeinde wurde angesteckt, der ganze Raum wurde angesteckt. Da habe ich bereits etwas von dieser Erweckungsherrlichkeit gesehen und geschmeckt. Und dann ein paar Tage später ist dann in Asbury, in dieser Universität, Erweckung ausgebrochen. In Kentucky haben wir davon gehört, ein paar Tage später, dass der Erweckung ausgebrochen ist. Und ich wusste einfach im Geist, Gott hat einen Schalter umgelegt. Gott hat einen Schalter im Geist umgelegt und er tut was Neues jetzt in dieser Zeit. Und dann war die Woche drauf, war der Joshua Mills dann bei der Erweckung in Asbury, hat sich dort füllen lassen und dann kam er zu uns hierher. Und wie viele von euch waren bei der Erweckungskonferenz dabei? Ende Februar, ja. Und dann hat sich's noch mehr ausgegossen. Und ich sag dir, seither gehen wir in Erweckungsherrlichkeit. Amen. Weißt du, Erweckungsherrlichkeit macht die Kranken gesund, weckt die geistlich Toten auf und die natürlich Toten, lässt die Lahmen springen, wie wir es heute Morgen schon gesehen haben, lässt die Gebundenen frei werden. Das ist Erweckungsherrlichkeit, die da ist. Amen. Sag mal, Erweckungsherrlichkeit ist da. Halleluja. Ha, ja. Halleluja. Amen. Oh, Glory. Glory, Glory, Glory, Glory, Glory. Ja. Erweckungsherrlichkeit ist da. Wenn du heute Morgen das erste Mal da bist und du weißt nicht so genau, was ist das eigentlich, dann schau einfach mal. Bleib einfach, wo du bist. Sei entspannt. Sei ganz locker. Und ich sag mal, du kannst was erleben. Was Gutes. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr Lieben, ich möchte gern mit euch reingehen ins Wort Gottes. Und zwar Matthäus 11, Vers 11 habe ich für heute auf dem Herzen. Vers 11 und Vers 12, wo Jesus spricht und er redet über Johannes den Täufer und er sagt, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, also der Prophet, der Jesus angekündigt hat, der das Kommen von Jesus angekündigt hat, kein Größeres aufgestanden, sagt er, als Johannes der Täufer, aber, sagt er, der Kleinste im Reich der Himmel ist noch größer als er. Mit anderen Worten, Jesus kündigt das Kommen eines neuen Zeitalters, eines neuen Reiches an. Er sagt, hey, der alte Bund, das war gut, das war schön, das war Herrlichkeit. Und Johannes der Täufer als letzter Prophet des alten Bundes ist der größte von allen, weil er auf Jesus hingewiesen hat. Aber jetzt sagt Jesus, jetzt ist die Zeit gekommen für etwas Neues. Jetzt ist die Zeit gekommen für den neuen Bund. Jetzt ist die Zeit gekommen für das Reich Gottes. Er sagt in Markus 1, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Amen. Und hier in Matthäus 11, Vers 11 sagt er, der Kleinste im Reich Gottes ist noch größer als Johannes der Täufer. Das heißt, weißt du, bist du nicht dankbar, dass du in der Zeit des neuen Bundes lebst? Amen. Also so viel besser ist der neue Bund, als der alte Bund es je war, dass der Kleinste, der durch den neuen Bund, den Jesus geschnitten hat, durch das Blut, das Jesus vergossen hat, in das Reich Gottes hineinkommt, dass er größer ist als jeder Prophet des Alten Testaments. So viel gewaltiger ist der neue Bund. Amen. Größer als Mose, größer als Johannes der Täufer, größer als David, größer als Abraham. Der Kleinste im Reich Gottes. Das hast du dir nicht verdient. Du hast es heute schon gehört im prophetischen Wort. Das können wir uns gar nicht verdienen. Sondern das ist Gnade. Er sagt, aus Gnade seid ihr errettet. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Amen. Sag mal, aus Gnade. Halleluja. Es ist der Bund der Gnade, der bessere Bund. Oh, Glory, Halleluja. Also, ich kann immer nur wieder staunen über diese Gnade, dass ich jetzt leben darf. Amen. Stell dir mal vor, wir wären 50 vor Christus geboren. Ja. Als ganz Gallien besetzt war und nur ein kleines Dorf Widerstand geleistet hat. Ja, das hört sich so, also wenn du Asterix liest, dann ist es so, dann hört sich das so nett an, so idyllisch und so weiter. Aber ich sag dir, das waren echt heftige Zeiten. Das waren extrem harte Zeiten. Da ging es echt zur Sache, ja. Lies den Gallischen Krieg von Cäsar, dann weißt du, wie sie sich die Köpfe eingeschlagen haben auf extrem bestialische Weise. Und wo Finsternis allgegenwärtig war. Und weißt du, es ist nicht so, dass es heute in dieser Welt nicht mehr Finsternis gibt. Es gibt immer noch große Finsternis in dieser Welt. Aber der entscheidende Unterschied ist der. Jesaja hat es gesagt, in Jesaja 9, glaube ich, hat er gesagt, das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein großes Licht. Amen. Jesus ist gekommen. Das Licht ist gekommen. Der neue Bund ist geschnitten. Und jeder, der durch Jesus in diesen neuen Bund hineinkommt, ist herausgenommen aus der Finsternis dieser Welt und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Halleluja. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Weißt du, und ich bin nicht nur so dankbar, dass ich in dieser Zeit lebe, sondern ich bin auch so dankbar, dass diese Botschaft zu mir gekommen ist. Amen. Dass Jesus zu mir gekommen ist. Dass diese gute Nachricht zu mir durchgedrungen ist. Dass ich erkennen durfte, jawohl, er hat es vollbracht. Er hat den Preis bezahlt. Durch ihn bin ich frei. Durch ihn kann ich kommen. Durch ihn ist die Finsternis für mich Vergangenheit und das Licht ist aufgegangen. Amen. Finsternis bedeckt die Erde, heißt es in Jesaja 60, und dunkel die Völkerschaften. Ja, das ist immer noch so. Aber er sagt, über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Amen, sag mal zu deinem Nachbarn, über dir. Halleluja. Und der Kleinste, der das erkennt und der das ergreift, weil Johannes 1,12 heißt es, so viel aber Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Der Kleinste, der Jesus aufnimmt, sagt er selber, ist größer als der Größte ohne Jesus. Weil das war der alte Bund, war noch ohne Jesus. Aber der Kleinste, der Jesus aufnimmt, ist größer als der Größte ohne Jesus. Also, ist gute Nachricht für alle von uns. Vielleicht hältst du dich eh schon für den Größten, okay, dann weiß ich nicht, aber vielleicht hältst du dich auch für den Kleinsten. Und dann sage ich dir, habe ich dir die beste Nachricht. Der in dir ist noch viel größer als alle Propheten des Alten Bundes und damit durch ihn bist du noch viel größer als alle Propheten des Alten Bundes, weil du ein Sohn, eine Tochter des Reiches Gottes bist. Amen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf. Jetzt sage ich dir weiter und da wollen wir heute hin. Vers 12. Was sagt Jesus nämlich weiter? Er sagt, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt, also sozusagen mit dem Beginn des neuen Bundes, mit dem Auftreten von Jesus, ja, weil Jesus ist aufgetreten noch zur Zeit Johannes des Täufers, als Johannes der Täufer noch am Leben war, ist Jesus aufgetreten und er sagt, von diesen Tagen an bis jetzt, und es gilt auch heute noch, also bis jetzt, auch 2000 Jahre später noch, sagt er, wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Amen. Jetzt sagen manche, was? Gewalt? Gewalt, Gewalt, Gewalt. Was heißt das? Was bedeutet das? Gewalt? Weißt du, er spricht hier nicht von physischer Gewalt. Weil das Reich Gottes kannst du nicht mit physischer Gewalt zu dir holen. Das Reich Gottes kannst du nicht mit menschlicher Gewalt zu dir holen. Sondern das Reich Gottes wird an sich gerissen mit geistlicher Gewalt. Was ist geistliche Gewalt? Geistliche Gewalt ist sozusagen die Entschiedenheit, mit der du das Reich Gottes an dich ziehst. Also es braucht, ich sag mal so, er spricht hier eigentlich übersetzt von einer heiligen, geistlichen, nicht natürlichen, geistlichen Militanz, mit der wir das Reich Gottes an uns reißen sollen. Weißt du, du und ich, wir brauchen eine heilige, göttliche Militanz. Und die Bibel spricht viel von dieser göttlichen Militanz an vielen Stellen. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel für geistliche Militanz. Psalm 2, Vers 8. Psalm 2, Vers 8 spricht Gott zum Sohn, ja, der erstgeborene Sohn war Jesus, durch ihn bist auch du ein Sohn, ja, sag mal, ich bin ein Sohn. Übrigens, auch wenn du eine Frau bist, bist du auch ein Sohn, ja, da braucht man nicht gendern oder irgendwas, das ist geistlich einfach ganz klar, das ist ein Sohn in Christus bist du Sohn, egal ob du Mann und Frau bist, das heißt, in Christus gibt's nicht Mann und Frau. Das heißt, du bist zwar noch Mann und Frau, aber es spielt keine Rolle, verstehst du? Deswegen gibt es in Christus auch keine Unterdrückung von Frauen oder irgend so oder von Männern, wie auch immer, in welche Richtung auch immer, gibt's einfach nicht. Sondern in Christus sind alle eins. Amen. Spielt keine Rolle, okay? So, also du bist ein Sohn. Sag mal, ich bin ein Sohn. Und was sagt der Vater zum Sohn? Er sagt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Fordere von mir und ich will den Nationen zum Erbteil geben. Das heißt, weißt du, heilige Militanz. Amen. Fordere von mir, sagt er hier, Die Menschen um dich herum, fordere von mir die Verlorenen, fordere von mir die Kranken, fordere von mir die Menschen, die einfach Licht brauchen, fordere sie von mir und ich will sie dir geben. Ich will sie für mein Reich holen und für mein Reich gewinnen, wenn du sie forderst. Aber du musst sie fordern. Das heißt, es geht um eine heilige Militanz. Okay? Anderes Beispiel für heilige Militanz ist natürlich ganz klassisch die Endzeitarmee, von der Joel 2 redet. Damals noch im Alten Bund prophezeit er, und es klingt auch sehr martialisch, das klingt wirklich nach Armee, aber es geht auch hier um eine geistliche Armee letztendlich. Ja? Es geht um ein Volk mit geistlicher Militanz. Er sagt hier in Joel 2, Vers 2, sagt er, wie Morgengrauen ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, wie es von Ewigkeit her nie gewesen ist und nach ihm nie mehr sein wird, bis in die Jahre der Generationen und Generationen. Ja, sein Aussehen, ich lese weiter Vers 4, sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es. Sie hüpfen über die Gipfel der Berge, wie das Prasseln der Feuerflammen die Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Halleluja. Wie Helden rennen sie, Vers 7, wie Helden rennen sie, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer und sie ziehen jeder auf seinem Weg. Und ihre Pfade verlassen sie nicht und keiner drängt den anderen. Sie ziehen jeder auf seiner Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen, Klammer des Feindes, hindurch. Geistlich, ist alles geistlich zu verstehen. Ihr Zug bricht nicht ab. Sie überfallen die feindliche Stadt, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel. Der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Amen. Weißt du, manche sagen, ja, hier ist von heiligem Krieg die Rede. Nein, hier ist von einem, also schon, ja, aber nicht von dieser Art von heiligen Krieg, von dem wir in dieser Welt hören, von dem wir hören, wenn Religionen heiligen Krieg erklären. Weißt du, es gibt nichts, es ist nichts weiter entfernt von dem, was die Bibel sagt, als wenn du das Christentum für einen heiligen Krieg missbrauchst im Natürlichen. Amen, weil was sagt Paulus? Und das gebe ich dir noch als letzte Stelle oder als vorletzte Stelle für heilige Militanz. Er sagt in Epheser 6, Vers 12, er sagt denn, oder Vers 11, er sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Amen. Halleluja. Geistliche Militanz. Amen. Geistlicher Kampf, nicht natürlicher Kampf, nicht menschlicher Kampf, nicht Ellbogenkampf, nicht sonst irgendwas, sondern geistlicher Kampf. Eine letzte Stelle gebe ich dir noch. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 26. Ich lese es aus der Neues Leben Übersetzung. Da gebraucht Paulus jetzt nicht das Bild vom Krieg, sondern hier gebraucht er das Bild vom Sport. Da sagt er nämlich, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft ihr so, dass ihr ihn gewinnt. Amen. Das heißt, lauft ihr euren Lauf geistlich mit Jesus, lauft ihn so, dass ihr den Preis gewinnt. Lauft nicht als einer, der sagt, dabei sein ist alles. Weißt du, so wie beim Marathon, dabei sein ist alles. Auch wenn ich einen Tag später ins Ziel gehe wie die anderen. Ich war dabei. Nein, da sagt Paulus, seid nicht so wie einer, der einfach nur dabei sein will, sondern lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Und dann sagt er, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Amen. Es geht um geistliche Militanz. Sag mal, geistliche Militanz. Also es geht um die heilige Glaubensmilitanz, sage ich mal, mit der du das Reich Gottes an dich reißt. Gewalttuende, hat Jesus gesagt, ich komme zurück zum ersten Vers, Gewalttuende reißen das Reich Gottes an sich. Amen. Was reißen sie an sich? Sie reißen an sich all das, was Gott uns verheißen hat. Darum geht's. All das, was Jesus am Kreuz für uns erkauft hat. Er hat den Preis bezahlt, er hat gesagt, es ist vollbracht. Und da hat er so viele herrliche Dinge für uns erkauft, die wir jetzt in Anspruch nehmen dürfen. Ja, er fordert uns heraus und er fordert uns auf und sagt, jawohl, ein bisschen mehr heilige Militanz würde euch gut tun. Ich rede jetzt prophetisch zu einigen. Ein bisschen mehr, sag mal zu deiner Seele. Seele, ein bisschen mehr heilige Militanz würde dir manchmal gut tun. Ganz sicher, ich spreche auch zu mir selber. Halleluja. Weil, weißt du, das Wort Gottes hat uns so herrliche Verheißungen gegeben. Ich nenne dir einfach mal ein paar Verheißungen. Weißt du, die paar Verheißungen, die wir heute Morgen wirklich mit dieser heiligen Militanz in Anspruch nehmen wollen. Ja? Psalm 103 ja, ist im Grunde genommen das Kurzform des Evangeliums, Kurzform, also es ist prophetisch natürlich, damals war ja Jesus noch nicht gekommen, aber es ist prophetisch und es beinhaltet fünf wesentliche Verheißungen, die durch Jesus für uns verfügbar sind. Ja, und er sagt, Psalm 103, David spricht, er sagt, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und jetzt kommen die Wohltaten. Also die Verheißungen, das, was Gott für uns vollbracht hat, das, was er uns geschenkt hat. Und dann sagt er erstens, der da vergibt alle deine Sünde. Oh, Halleluja. Alle deine Sünde, das heißt, du kannst Vergebung für dich in Anspruch nehmen und manchmal musst du es mit heiliger Militanz in Anspruch nehmen, weil du selber dir scheinbar nicht vergeben kannst. Oder weil es dir so schwer fällt, oder weil du nicht glauben kannst, dass tatsächlich bei dem, was du getan hast, dir vergeben wird. Weißt du, dann musst du heilige Militanz an den Tag legen und sagen, Vergebung, ich nehme es in Anspruch. 1. Johannes 1, Vers 9, wer seine Sünde bekennt, heißt es da. Zudem ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das musst du in Anspruch nehmen. Also nicht nur so, ja, ich hoffe mal, dass mir vergeben ist. Nein, in Jesu Namen, ich nehme das in Anspruch. Und wenn es um die Sünde von anderen geht, was machst du dann? Dann sagst du, naja, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja ein ganz anderer Fall. Ich habe es ja nicht so gemeint. Nein, nein, nein. Dann tust du mit der gleichen Militanz sagen, ich vergebe in Jesu Namen. Mit Militanz, nicht nur ich vergebe, sondern mit heiliger Militanz sagst du, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe so lang, bis in dir keine Wurzel von Bitterkeit, keine Wurzel von Nachtragen, keine Wurzel von Ärger mehr drin ist. Heilige Militanz. Sag mal, heilige Militanz. Das war die erste Verheißung. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Nämlich in Vers 3b heißt es, zweitens, der da heilt alle deine Krankheiten. Ich meine, klarer kann man es nicht sagen. Okay, das ist ohne Ausnahme. Der da heilt alle deine Krankheiten. Ja, für dich, für andere, alle deine Krankheiten. Okay, ich mache weiter. Dritte Verheißung. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Oder man kann auch übersetzen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Das haben wir gerade eben, haben wir das bereits in Anspruch genommen, als ich alle die nach vorne gerufen habe, die mit Finsternis in ihrem Leben zu tun hatten oder sich einfach gebunden waren in irgendeiner Form in ihrem Leben. Weißt du, mit heiliger Militanz nehmen wir in Anspruch. Er hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis herausgenommen und in den Machtbereich der Liebe und damit der Freiheit und der Freude versetzt. Haha. Wenn du das wirklich glaubst, dann könntest du es noch ein bisschen, könntest du dich tatsächlich noch ein bisschen mehr freuen. Halleluja. Preis dir dann. Okay. Vierte Verheißung. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Göttliches Wohlergehen in allen Bereichen ist die Verheißung Gottes. Von Jesus heißt es, dass er um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut noch ärmer würden. Nein, reich würden. Amen, steht so da. Also ich predige die Bibel, verstehst du, ich predige nicht irgendeine Religion. Religion mag dir alles Mögliche sagen, mag sagen, okay, je ärmer du bist, desto frömmer oder irgendwas. Aber weißt du, du kannst stinkreich sein und trotzdem voll mit Jesus unterwegs sein und du kannst total arm sein und trotzdem stolz bis unter die Haarspitzen und völlig weg von Gott. Amen. Daran liegt's nicht. Aber die Verheißung ist klar. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, mit Gutem sättigt er dein Leben. Oh, glory. Und Verheißung Nummer 5. Das ist auch eine gute. Die wird auch einigen von euch gefallen. Verheißung Nummer 5. Das ist eine ganz gute. Nämlich, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Hey! Göttlicher Jungbrunnen. Ja, manche werden schon militant hier und ziehen schon. Halleluja. Preis dir der Ja, das werden wir gleich machen. Amen. Halleluja. Amen. Mit geistlicher Militanz ziehen wir die Verheißungen an uns. Halleluja. Weißt du, was heißt geistliche Militanz? Ich möchte das erst noch mal ein bisschen erklären. Bevor wir werden es gleich praktizieren, aber ich möchte das auch erst noch mal ein bisschen erklären. Was bedeutet heilige Militanz? Ganz einfach. 2. Korinther 1, Vers 20 gebe ich dir noch. Ich habe dir jetzt 5 Verheißungen gesagt, die Jesus uns gibt. Und jetzt gebe ich dir noch 2. Korinther, ich habe sie ja aufgeschrieben, 2. Korinther 1, Vers 20. Da heißt es nämlich, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. Also es gibt noch viel mehr als diese 5 natürlich. Das waren nur 5 grundlegende Beispiele. Ja. Wenn du die Bibel liest, die Bibel ist voller Verheißungen. Schau, ich habe mal die ganze Bibel durchgelesen und da habe ich alles, was Verheißungen ist, habe ich einfach alles orange markiert. Ja. Und wenn du jetzt meine Bibel anschaust, weißt du, da ist gerade, also zum Beispiel, ich gebe dir nur so ein Beispiel mal Römer 8 oder so. Ja. Das ist einfach so viel orange, alles orange. Ja. Weil es sind so viele Verheißungen. Amen. Also es ist ein ziemlich orangenes Buch. Halleluja. Weil das sind so viele Verheißungen. Und jetzt sagt Paulus, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm, nämlich in Jesus, er spricht von Jesus. In Jesus ist das Ja dazu, zu dieser Verheißung. Deshalb auch durch ihn das Amen, was so viel heißt wie so ist es. Amen heißt so ist es. Es ist nicht einfach nur Amen, Amen, sondern es heißt so ist es. Deshalb auch durch ihn das, so ist es, Gott zur Ehre durch uns. Amen. Mit anderen Worten, alle Verheißungen sind Ja und Amen für uns, wenn wir in Christus sind. Und geistliche Militanz heißt zuerst mal, dass wir tatsächlich auch Ja, Amen sagen. Was heißt Ja, Amen? Ja, Amen heißt, hier steht es, Ausschluss, fertig. Das ist jetzt meine Übersetzung von Ja, Amen. Ausschluss fertig. Sag mal, Ausschluss fertig. Weißt du, keinen anderen Gedanken mehr zulassen. Das ist geistliche Militanz. Markus 11, 24 sagt Jesus, wer zu diesem Berg sprechen wird, wer von euch hat momentan noch einen Berg irgendwo in seinem Leben, zu dem er gern sprechen würde? Okay. Wer zu diesem Berg sprechen wird, sagt Jesus, verpflanz dich ins Meer oder heb dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifeln wird, dass geschieht, was er sagt, sondern glauben wird, dass geschieht, was er sagt. So steht es noch, der nicht in seinem Herzen nicht zweifeln wird, sondern glauben wird, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Amen. Was heißt es? Das heißt es, ich spreche die Verheißung Gottes, ich nehme die Verheißung Gottes, Ausschluss, Amen, fertig. Kein anderer Gedanke mehr. Amen? Kein anderer Gedanke mehr. Also das liebe ich total, wenn ich nach Afrika gehe und dort das Evangelium predige, das liebe ich total an den Afrikanern, die sind da wirklich echt, ich sag mal, unverbildet in ihrem Verstand. Wenn die kommen, und weißt du, die Wunder, die in Afrika passieren, sind auch nicht größer als die Wunder, die hier passieren. Das sind die gleichen Wunder, die hier passieren, tatsächlich. Aber der Unterschied ist der, wenn die Afrikaner ihr Wunder empfangen, weißt du, wenn sie nach vorne kommen und bezeugen und sagen, ja, vorher war der Schmerz, dann hast du gebetet, jetzt ist der Schmerz weg. Oder da hatte ich diese Krankheit und deswegen hatte ich Schmerzen, jetzt sind die Schmerzen weg. Weißt du, dann spürst du nicht eine Sekunde irgendeinen Gedanken bei ihnen, oh, aber es könnte wiederkommen. Ich habe in Afrika noch nie gehört, dass jemand sagt, hoffen wir, dass es so bleibt. Kennst du das? Hast du schon mal gehört, oder? Oder ich habe in Afrika noch nie jemanden gehört, der sagt, ja, momentan ist es besser. Weil da hörst du schon im Nachhinein, ah ja, momentan, es könnte sich wieder ändern. Nein, weißt du, für die Afrikaner ist total klar, Gott hat gesprochen, der Mann Gottes hat gebetet, die Verheißung ist in Anspruch genommen, die Schmerzen sind weg. Ja, Amen, Ausschluss, kein Zweifel mehr. Alle Verheißungen sind Ja und Amen. Halleluja. Amen. Und diese Haltung brauchen wir auch. Und das Zweite ist, du musst in dieser Haltung feststehen bleiben. Feststehen. Weil, wie von euch haben schon gemerkt, weißt du, es gibt manche Verheißungen, die werden ja auch nicht sofort sichtbar, verstehst du? Manche Dinge brauchen ja auch Zeit, um sich zu entfalten. Verheißungen unterschiedlicher Art. Und die werden nicht sofort sichtbar. Und wie von euch haben schon gemerkt, dass es dann so manchmal so Phasen gibt. Zuerst bist du voller Begeisterung, was weiß ich, die Vision Gottes für dein Leben. Du stehst voll im Glauben, du sagst, jawohl, das ist der Traum Gottes für mein Leben. Das wird zustande kommen, Halleluja. Und du bist voller Überzeugung und da ist nicht ein Gedanke, dass es anders sein könnte. Und dann, ohne dass du dich versiehst, ohne dass du auch das jetzt aktiv betreibst, aber plötzlich merkst du, irgendwie kommt wieder ein bisschen mehr so Zweifel rein. Irgendwie wirst du wieder ein bisschen unsicherer. Irgendwie ist da plötzlich wieder so ein Gefühl, naja, okay, ja, hoffen wir mal. Aber wie von euch wissen, dass Hoffen nicht Glauben ist? Amen. Ich gebe dir eine Bibelstelle für deine heilige Militanz, wenn du von hier wieder weggehst. Halleluja. Weil auch dann sollst du weiter militant bleiben. Preist den Herrn. Hebräer 10, Vers 36 oder Vers 35. Ich lese ab Vers 35. Da heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Das heißt, damit sie sichtbar wird, damit sie wirksam wird. Und dann sagt er, und das ist jetzt das Wort der Ermutigung sozusagen, er sagt, noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Ja, das heißt, bleibt dran, es kommt schon, es passiert, ja, es wird. Und dann sagt er, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und jetzt kommt's, und wenn er sich aber zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Weißt du, kennst du das, dass da manchmal Kräfte gibt in dieser Welt, die wollen dich zum Rückzug drängen. Und zwar zum Rückzug in Bezug auf die Verheißung Gottes. Die wollen dir sagen, okay, ja gut, wenn es dann halt so ist, dann ist es halt so. Ja? Sie wollen dich zum Rückzug drängen. Sie wollen sagen, ja, okay, das Wort sagt zwar, durch seine Wunden bin ich geheilt, aber wenn es halt dann anders ist, dann ist es halt auch so. Sie wollen dich zum Rückzug drängen. Sie wollen einfach, dass du es ein bisschen in Frage stellst. Weißt du, nicht mehr Ja und Amen, sondern Ja und Aber. Das gibt es nämlich auch, Ja und Aber. Das sind die Ja-Aber-Christen. Ich nenne es den Aber-Glauben. Wie von euch wissen, dass Aber-Glauben Sünde ist? Halleluja. Okay, das ist der Aber-Glauben, Ja-Aber. Amen, aber die Verheißungen Gottes sind nicht Ja, Aber, sondern sie sind Ja und Amen. Kleiner Unterschied. Und deswegen sagt Paulus weiter, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Das heißt, wir achten darauf, dass wir geistlich gesehen in der Offensive bleiben. Wir achten darauf, dass wir darin bleiben, das Land einzunehmen. Wir stellen uns auf die Verheißung Gottes. Ja, jetzt am Donnerstag zum Beispiel hier für uns als Gemeinde hat Gott wieder neu das gesprochen in unserem Lobpreis und Anbetungsabend. Wir hatten ja am Donnerstag einen reinen Lobpreis und Anbetungsabend. Wir haben nichts anderes gemacht, außer zu preisen und zu loben und anzubeten. Und es war wirklich ein gewaltiger Abend. Gott hat echt gewaltig gewirkt. Und unter anderem kam dieses Wort, der Christoph hat dieses Wort weitergegeben. Und ich glaube wirklich, dass es von Gott war für uns auch als ganze Gemeinde. Und er hat gesagt, das Kind der Erweckung ist geboren, jetzt kommt es darauf an, dass ihr es ernährt, jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch drum kümmert, jetzt kommt es darauf an, dass ihr es auch nicht wieder durch Unglauben wieder aus den Händen rutschen lasst, sondern sagt, nein, wir haben es ist da, die Ausgießung des Geistes ist da, wir halten daran fest, wir nehmen das und wir gehen damit. Amen. Und wenn zwischendurch mal das Gefühl kommt, oh, vielleicht doch nicht so, oh, fühlt sich jetzt doch nicht ganz so an, weißt du, dann sagen wir nicht, oh ja, dann ist halt vielleicht doch nicht so, sondern sagen wir, nein, jetzt erst recht. Amen. Ja, Amen. Wir gehen voran, wir ergreifen es, wir nehmen es in Anspruch und wir sagen, jawohl, Erweckungsherrlichkeit ist hier und die Erweckung wächst auf und sie wird stärker und stärker und stärker, bis sie die ganze Nation verändert. Amen. Bist du da dabei? Halleluja. Deutschland braucht Veränderung. Österreich braucht Veränderung. Schweiz braucht Veränderung. Europa braucht Veränderung. Und ich sag dir, nur die Kraft Gottes kann echte, gute, positive Veränderung bringen. Amen. Und wir haben sie. Und sie ist hier und hast gesehen heute Morgen, ja. Die lahme Frau ist gesprungen. Genau wie es hier heißt in der Bibel, die Lahmen werden springen. Amen. 8, 9 Jahre nicht laufen können, nicht richtig laufen können, jetzt gesprungen. Halleluja. Kein Rollator mehr nötig. Preist den Herrn. Weißt du, es ist hier. Amen. Sage, es ist hier. Deswegen bleib fest stehen auf den Verheißungen. Und lasst uns auch wirklich uns da einander auch stärken. Das ist auch wichtig. Wir müssen uns auch einander stärken im Festhalten an den Verheißungen. Gemeinsam sind wir stark. In Einheit nehmen wir das Land ein. Also, es ist diese Armee, Joel 2, ich habe es vorgelesen. Ja? Keiner drängt den anderen, aber trotzdem sind alle miteinander verbunden. Und alle haben eine Richtung und alle haben ein Ziel und alle haben eine Vision und alle haben einen Glauben und alle sagen ja, Amen. Und keiner von ihnen sagt ja, aber. Ja, es ist ja so. Du sagst auch nicht am Ende der Predigt aber, sondern du sagst Amen. Deswegen sagen wir Amen am Ende der Predigt. Manche sagen, ja, warum sagt ihr so oft Amen? Ganz einfach, zur Bestätigung. Jedes Amen, das du sagst, hebelt wieder 5 Abers aus, die gesprochen wurden. Ja, deswegen sag Amen. Halleluja. Und all das, sagt Paulus, tun wir aus der Beziehung zu Jesus heraus. Amen. In ihm, das ist ganz wichtig, verstehst du? Das ist kein, was ich dir predige heute Morgen, ist nicht irgendwie eine geistliche Methode oder so, sondern was ich dir predige, geschieht alles aus einer Beziehung heraus. Es geschieht aus Jesus heraus. In ihm sind alle Verheißungen, ja und Amen. Nicht in dir, aus dir selber, nicht menschlich, sondern in ihm sind alle Verheißungen, ja und Amen. Das heißt, das Erste und Wichtigste, bevor du mit Militanz deine Verheißungen in Anspruch nehmen kannst, das Erste und Wichtigste ist, sicherzustellen, dass du in Beziehung zu Jesus stehst. Amen. Johannes 8, Vers 12 heißt es, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, sagt er. Also die Beziehung zu Jesus ist nicht irgendeine Beziehung, verstehst du? Ist nicht so, ja, ich habe da so eine theoretische Beziehung zu Jesus. Er spielt auch eine Rolle in meinem Leben. Also Jesus spielt keine Rolle in meinem Leben. Sagt die Maria Prian immer so schön, ja? Ein Buch geschrieben mit dem Titel. Jesus spielt keine Rolle in meinem Leben, sondern er ist der Regisseur. Amen. Halleluja. Weißt du, und das bedeutet Nachfolge. Nachfolge bedeutet, ich identifiziere mich mit Jesus. Ich eifere ihm nach. Ich schaue auf ihn. Ich lese in seinem Wort und schaue, wie er ist. Ich lese in den Evangelien und schaue, wie er ist. Und lass mich von ihm prägen und lass mich von ihm umgestalten und lerne ihn mehr und mehr kennen. Das heißt Nachfolge. Weil Jesus hat gesagt, in Matthäus 7 hat er gesagt, ja, es wird sogar am Ende, wird es einige geben, die werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen viele Zeichen und Wunder getan? Und Jesus sagt, ja, aber das Problem ist, ich kenne euch gar nicht. Amen. Also das Entscheidende ist nicht, was du tust, sondern das Entscheidende ist, aus welcher Quelle du es tust. Das Entscheidende ist, wo bist du verankert? In der Beziehung zu Jesus, in der persönlichen Beziehung zu Jesus, in der Nachfolge von Jesus oder einfach nur in einer Suche nach irgendwelchen Kräften? Weißt du, da gibt's alle möglichen Kräfte da draußen in der Welt. Alle möglichen Kräfte. Weißt du, da im zweiten Himmel, alle möglichen Kräfte unterwegs. Aber ich sage, es gibt nur einen, der die Kraft aller Kräfte hat. Es gibt nur einen, der die Auferstehungskraft hat. Es gibt nur einen, der aus den Toten auferstanden ist. Und das ist Jesus Christus. Amen. Halleluja. Oh, danke Jesus. Oh, danke Herr. Danke Jesus. Und ich sage dir etwas. Wir wollen heute Morgen wirklich seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Wir wollen wirklich mit Militanz seine Verheißungen in Anspruch nehmen. Aber wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit, wirklich eine in persönlicher Beziehung zu Jesus zu stehen. Du hast noch nie wirklich klar Ja gesagt, wirklich zur Nachfolge Jesu. Weißt du, es geht um Nachfolge Jesu. Es geht nicht nur um irgendeine Religion. Es geht nicht einfach nur darum, dass du irgendein Gebet sprichst und sagst, okay, so und so. Sondern es geht darum, dass du in der Nachfolge von Jesus stehst. Dass du ein Jünger Jesu bist. Also so wie die Jünger. Was waren die Jünger? Die Jünger waren solche Leute wie Petrus zum Beispiel. Jesus hat gesagt, komm, folge mir nach. Und was hat Petrus gemacht? Er hat alles stehen und liegen lassen und ist ihm einfach hinterhergelaufen. Sagst du, ja, der hatte ja auch nichts. Doch, der hatte zum Beispiel eine Familie. Der war verheiratet, der hatte Kinder. Der hatte ein Fischer-Business, der war Geschäftsmann. Stell dir mal vor, was in einem Fischer-Business passiert, wenn der Chef geht. Keine Fische mehr. Ich meine, Fischers Fritz fischt frische Fische, aber in dem Fall war eben nicht Fischers Fritz der Chef, sondern Petrus. Aber weißt du, also das, ich habe es sogar richtig ausgesprochen, ne? Halleluja. Aber weißt du, das bedeutet Nachfolge. Nachfolge bedeutet, du lässt alles stehen und liegen. Hier bin ich, Herr. Jesus, ich brauche dich. Ich folge dir nach. Ich stehe auf der Matte und mit heiliger Militanz gehe ich vorwärts, um dir nachzufolgen. Ja, die Jünger haben manchmal heilige Militanz gebraucht, um Jesus nachzufolgen. Der hat sie nicht immer nur an Orte geführt, wo es immer nur, was weiß ich, Wolke 7 war. Der hat sie zum Beispiel auf den See geführt, wo ein großer Sturm war. Ja, und die Jünger haben Panik gekriegt. Aber Jesus schlief. Das ist auch eine Kunst, ne? In so einem Sturm zu schlafen. Amen. Er hat sie nicht immer nur an leichte Orte geführt. Aber er hat sie gelehrt, wie man seine Autorität im Geist wahrnimmt. Was hat er gesagt? Er ist aufgestanden, als die Jünger ihn schlussendlich geweckt haben, ist er aufgestanden, hat gesagt, Sturm, schweig, still und verstumme. Bumm. War es vorbei. Ja, Amen. Nicht, ja, Jesus hat gesprochen, aber der Sturm ist so stark. Nein, ja, Amen. Halleluja. Jesus hat sie gelehrt, was es heißt, vorwärts zu gehen und die Verheißung Gottes in Anspruch zu nehmen. Und er ruft dich heute Morgen in die Nachfolge. Und bevor wir irgendwelche weiteren Verheißungen in Anspruch nehmen, lass uns einfach mal aufstehen zusammen, weil ich möchte wirklich sicherstellen, dass jeder heute Morgen hier, bevor wir einfach auch für die Kranken weiterbeten und andere Verheißungen Gottes wirklich, die Ja und Amen sind, in Jesus in Anspruch nehmen, möchte ich gerne mit jedem heute Morgen beten, der einfach sagt, jawohl, ich möchte zuerst einmal wirklich ganz klar Ja sagen zu Jesus. Ich möchte Jesus nachfolgen. Du bist vielleicht hier und du hast nicht diese Gewissheit, dass du sein Kind bist. Du bist vielleicht hier und du hast ihn noch nie wirklich kennengelernt. Du hast vielleicht von ihm gehört. Du hast ihn vielleicht auch irgendwie, du hast ihn auch vielleicht bewundert oder so. Verstehst du? Das ist alles schön und gut. Viele Menschen damals haben Jesus bewundert, aber sie waren deswegen noch nicht seine Nachfolger. Also es geht nicht nur darum, Jesus zu bewundern. Religion bewundert Jesus. Echter Glaube, Nachfolge identifiziert sich mit Jesus. Das ist der Unterschied. Wir wollen keine religiösen Bewunderer sein von irgendjemand, sondern wir wollen uns identifizieren mit Jesus. Und wenn du sagst heute Morgen, ja, Pastor Georg, das möchte ich heute Morgen, ich möchte das festmachen heute Morgen, wirklich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, so wie ich hier bin, möchte ich sagen, jawohl, Herr Jesus, ich habe deinen Ruf gehört und ich folge dir nach. Ja, und ich sage Ja zu dir, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe, vergib mir, ja, wo ich dich nicht gekannt habe, vielleicht, ja, weißt du, wusstest es ja vielleicht nicht besser, du hast es nie gehört, du hast das Evangelium nie so klar gepredigt gehört wie heute Morgen, du sitzt vielleicht hier und du denkst, wow, der nimmt den Mund aber ganz schön voll, weißt du, ich sag dir, ich kann den Mund gar nicht voll genug nehmen, wenn ich von dem rede, was Jesus uns zu geben hat und was Jesus uns zu sagen hat, weißt du, du kannst es gar nicht übertreiben, du kannst es gar nicht, weißt du, es ist so gewaltig, es ist so großartig, es ist so mächtig, es ist so lebensverändernd. Halleluja. Und gleichzeitig ist es so entscheidend wichtig, dass du deine Antwort darauf gibst. Ja, dass er dich heute Morgen hierher gerufen hat und hierher gezogen hat. Vielleicht weißt du gar nicht, warum bin ich eigentlich hier. Vielleicht hatte ich jemand anders mitgenommen. Vielleicht hatte ich jemand hierher geschleppt, hierher gezogen. Keine Ahnung. Dir hinterher eine Currywurst versprochen oder sonst irgendwas. Kleiner Scherz, sowas machen wir nicht. Amen. Halleluja. Gibt es auch keine Bestechungsgelder oder irgendwas. Aber ganz egal, warum du hier bist heute Morgen oder warum du glaubst, dass du hier bist heute Morgen, ich sag dir, Jesus hat dich hierher gezogen, Jesus hat dich hierher gerufen, weil er dich will, weil er dich ruft, weil er sagt, ich will dich als mein Jünger, so wie er Petrus gerufen hat, so ruft er dich. Weißt du, er hat nicht aufgehört, Menschen zu berufen, er hat nicht aufgehört, Menschen zu erretten, er hat nicht aufgehört, Menschen aus der Verlorenheit, aus der Unsicherheit, aus dem Chaos ihres Lebens rauszurufen, wirklich auf ein festes Fundament, in ein klares Leben hinein, ein Leben der echten Liebe, ein Leben der echten Freude, ein Leben der echten Fülle. Er hat den Preis bezahlt am Kreuz. Weißt du, es war der höchste Preis, den man bezahlen kann. Er hat mit seinem Leben bezahlt. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Weißt du, und er möchte nicht, dass auch nur einer verloren geht, der heute Morgen hier ist. Und ich sag dir, ohne Jesus bist du verloren. Du kannst es halten, wie du willst. Du kannst es diskutieren, wie du willst. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Wer Jesus hat, sagt die Bibel, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese hundertprozentige Gewissheit, dass du das Leben hast, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein Nachfolger Jesu Christi bist, dann ganz schnell, da wo du bist, triff deine Entscheidung. Gerade jetzt, wir wollen zusammen beten. Streck einfach deine Hand aus, soweit du es kannst und sag, Herr Jesus, hier bin ich und ich möchte wirklich diese Entscheidung heute Morgen treffen. Gott sieht deine Hand, Gott sieht auch deine Hand. Ist noch jemand da? Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand. Ist noch jemand da, der gerade jetzt sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Ich möchte ein Nachfolger Jesus sein. Gott sieht auch deine Hand. Halt einfach deine Hand ausgestreckt. Halt einfach deine Hand ausgestreckt. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, wo du festmachst. Heute Morgen ruft Jesus dich wirklich in diese Nachfolge. Er sagt, komm zu mir, mein Kind. Komm nah an mein Herz. Ich brauche dich. Ich will dich. Und du brauchst mich. Und deswegen, lass uns zusammen gehen. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand da? Streck einfach noch deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, ich möchte jetzt diese Entscheidung festmachen. Streck einfach noch deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, ich bin da auch dabei. Da hinten sehe ich noch zwei Hände. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns das jetzt festmachen. Ich möchte einfach beten, wirklich für jeden, der seine Hand gehoben hat, gerade jetzt, der einfach dieses Zeichen gegeben hat. Halleluja. Streckt nochmal alle eure Hand aus, die das wollen, dass ich für euch bete. Okay, streckt einfach alle. Okay, pass auf, sind überall verteilt im Raum. Wenn du das möchtest, dass ich da für dich bete und mit dir bete, einfach komm einfach ganz schnell hier aus deiner Reihe raus und komm einfach hier zu mir nach vorne. Wir wollen hier zusammen beten. Das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt und wer mit seinem Mund bekennt, den wird Jesus erretten. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Wow, super. Wolfgang. Halleluja. Weißt du, er war unser Bademeister im Schwimmbad in Beuren. Halleluja. Im Thermalbad. Halleluja. Ich weiß nicht, bist du noch Bademeister? Nee? Okay. Okay. Halleluja. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Wow, so viele. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ist noch jemand? Habe ich noch jemanden vergessen? Ja. Halleluja. Ist noch jemand? Okay, du übersetzt für sie. Halleluja. Preis den Herrn. Herzlich willkommen, genau. Halleluja. Pass auf, das ist ein ganz, ganz wichtiger und starker Moment jetzt, ein heiliger Moment. Lass uns einfach Folgendes machen. Lass uns einfach alle unsere Augen schließen, alle, die im Raum sind. Und ich werde einfach ein Gebet sprechen, mit dem wir einfach Jesus unser Vertrauen ausdrücken und sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Okay? Und du, der du hier vorne bist oder auch jeder sonst im Raum, der es mitbeten möchte, sprich's mir einfach laut nach, weil das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Deswegen sprich's mir einfach laut nach. Es ist dein Gebet, das Gebet deines Herzens, mit dem du Ja sagst zu Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Schließ deine Augen und sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, um mich zu erlösen, um mir ein neues Leben zu ermöglichen, als ein Kind Gottes, als dein Kind. Jesus Christus, du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und deshalb sage ich heute Ja zu dir, Jesus. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Du hast dich für mich hingegeben. Du hast mich zuerst geliebt, als ich dich noch gar nicht kannte. Hast du mich geliebt. Und du hast mich heute Morgen gerufen in deine Nachfolge. Und ich sage Ja zu dir heute Morgen. Ich sage, sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Regisseur. Von heute an folge ich nicht mehr mir selbst, nicht mehr anderen Menschen, nicht mehr irgendwelchen Umständen, sondern ich folge dir nach, Jesus. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe und wo ich dir nicht vertraut habe. Und gib mir jetzt dein neues Leben. Ich empfange es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sage, komm, Heiliger Geist, komm jetzt in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Amen. Amen. Streckt einfach eure Hände aus zu ihm. Ich segne euch einfach jeden Einzelnen. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen für diese kostbare Tochter. Halleluja. Danke, dass du sie gerufen hast, Herr. Und danke, Herr, dass heute Morgen damit die Zeit der Verlorenheit zu Ende ist, Herr. Und dass die Zeit des Gefundenseins gekommen ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass ihr Leben nicht mehr das gleiche sein wird. Halleluja, sondern dass sie dir begegnen wird in der Gemeinschaft mit dir. Das ist ganz wichtig für jeden Einzelnen von euch, die ihr hier vorne seid. Wenn ihr einfach auch von hier wieder weggeht nachher, ist ganz wichtig, bleibt mit Jesus im Gespräch. Sprecht mit ihm. Beten heißt einfach reden mit Gott. Sprecht mit ihm. Halleluja. Lest in seinem Wort. Du findest Jesus in der Bibel. Du findest es nicht in irgendwelchen Büchern über Jesus in erster Linie, sondern du findest es in der Bibel. Du findest ihn selber in der Bibel. Er spricht zu dir durch die Bibel. Er spricht zu dir durch das Wort Gottes. Und er wird dich lehren und er wird dich leiten und er wird dich führen. Und das Dritte, was ich euch sagen möchte, einfach euch allen, ist, sucht Gemeinschaft mit anderen, die auch Jesus nachfolgen. Weil Nachfolge ist keine Sache des Einzelkämpfertums, sondern es ist eine Sache der Gemeinschaft. Die Jünger waren nie Einzelkämpfer, sondern sind immer zusammengegangen. Als Jesus die Jünger ausgesandt hat, hat er sie immer zu zweit, zu dritt ausgesandt. Er hat immer eine ganze Gruppe um sich herum gehabt. Er als an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde, da blieben sie zusammen, heißt es. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Sie blieben in der Gemeinschaft mit anderen, die an Jesus glaubten. Und so sind sie stark geworden. Halleluja. Oh, empfang seine Gegenwart. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gnade. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr, für dein neues Leben, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du sie erlöst hast durch deine mächtige Kraft, durch deine mächtige, starke Hand. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Kann es sein, dass du mal Jesus im Traum gesehen hast? Ja, ja. Weil Jesus erinnert mich gerade dran. Halleluja. Und er sagte, ja. So wie ich dir begegnet bin in deinem Unbewussten, so lernst du mich jetzt kennen, mehr und mehr bewusst. Und du wirst eine wunderbare, treue Nachfolgerin von mir sein. Eine kostbare Frau Gottes, die ich mächtig gebrauchen kann für deine Umgebung. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Segne sie, Herr. Wow, das ist so eine starke Gegenwart Gottes. Ihr anderen auch im Raum, streckt einfach eure Hände aus zu denen, die hier vorne sind. Hier vorne können sie auch gerne runternehmen, wenn es euch zu lang wird mit den Händen. Ich bete einfach für euch, dass ihr euch einfach entspannen könnt. Halleluja. Die anderen im Raum beten einfach mit für euch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine Gnade, Herr. Begnadigt in dem Geliebten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, für die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Für die Fülle des Heiligen Geistes, Herr. Danke, Herr, für die Erneuerung des Heiligen Geistes. Ja, wie es heißt im Psalm 103, Vers 5, du erneuerst unsere Jugend wie bei einem Adler, Herr. Und Herr, was der Feind gestohlen hat, auch die Jahre, die er gestohlen hat durch Dinge, die passiert sind, Herr. Siebenfach gibst du es zurück, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, für deinen Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen Nachfolger Jesu Christi, Herr. Danke, Herr, für diesen Mann Gottes, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr. So wie du zu Petrus gesprochen hast, ich will dich zum Menschenfischer machen. So danke ich dir, Herr, dass du ihn zum Menschenfischer machst, Herr. In Jesu Namen. Und dass ein großer Fischfang von Menschenseelen durch ihn ins Reich Gottes kommen wird. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus, für diesen kostbaren Sohn Gottes, Herr. Du siehst den Hunger seines Herzens, er hat sich ausgestreckt. Und du sagst in deinem Wort, wer mich von ganzem Herzen suchen wird, der wird mich finden. Und er hat dich gefunden, Jesus. Und Herr, heute Morgen ist diese Herz-zu-Herz-Begegnung. Und da ist dieses Ja. und Amen. Er hat Ja und Amen zu dir gesagt. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich danke dir für Wolfgang. Ich danke dir, Herr, für dein Wirken an ihm. Das heißt, im Wort Gottes, im Jesaja heißt es, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Und ich sehe das wirklich im Geist. Mit Seilen der Liebe hat Jesus dich gezogen. Und heute Morgen bist du hier. Und du gibst ihm dein Ja. Und es wird alles verändern. Halleluja. Sein Ja zu dir. Nicht, dass du ihn zuerst geliebt hättest, sondern er hat dich geliebt. Er hat dich gezogen. Er hat dich gerufen. Und jetzt gehörst du ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass sein Leben von heute an nicht mehr das gleiche sein wird, Herr. Danke, dass deine Liebe ihn verändern wird, Herr. Danke, Herr, dass du ihn zu einem Nachfolger, zu einem Jünger Jesu Christi machst, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und danke, Herr, dass du ihm alles gibst, wonach seine Seele sich sehnt, Herr. Nicht unbedingt das, wonach er dachte, dass seine Seele sich sehnt, Herr, sondern das, was ihn wirklich erfüllt, Herr. Was ihn wirklich, wirklich erfüllt. Du, Jesus, du erfüllst ihn wirklich. Du erfüllst ihn mit deiner Liebe. Du erfüllst ihn mit deiner Gnade. Du erfüllst ihn, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Wow. Halleluja. So gut, dass du gekommen bist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Ja, sie ist nicht hier durch Zufall, sondern sie ist hier, weil du sie gerufen hast, Herr. Sie ist hier, weil du sie bei ihrem Namen kennst. Sie gehört dir. Wie heißt du? Irene. Er sagt, Irene, ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und nichts und niemand kann dich mehr aus meiner Hand reißen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Danke, Herr, dass du sie heute gerufen hast, Herr. Und danke, Herr, dass ihr Leben nicht mehr das gleiche sein wird, sondern du verwandelst sie, Herr. Du veränderst sie, Herr. Du wirkst Neues in ihrem Herzen. Du wirkst Neues in ihrem Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Bist du auch hier? Ist sie auch hier zum Gebet? Ja. Danke, Jesus. Danke, Alice. Larissa, Larissa. Halleluja. Danke für Larissa, Herr. Danke, dass du sie gerufen hast, Herr. Danke, Herr. Ja, du sagst in deinem Wort, weder Höhe noch Tiefe, weder Engel noch Mächte, weder Ängste, weder Krieg, Teufel, Tod, was auch immer, kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts kann dich mehr trennen von ihm. Du gehörst ihm und er gehört dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jesu Namen. Wow, die Gegenwart Gottes ist so stark hier. Ich möchte euch noch was sagen, auch für euch alle. Also das eine, was wichtig ist, ist Gemeinschaft mit ihm weiter zu haben, zu beten, mit ihm zu sprechen. Das zweite ist, lies ihn im Wort Gottes, lies in der Bibel, da lernst du Jesus kennen. Und das dritte ist, such Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das vierte und letzte ist, wenn du noch nicht getauft bist aufgrund deines Glaubens, dann lass dich taufen, weil die Taufe ist das Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du zu Jesus gehörst. Wir haben bei uns wieder eine Taufe im Mai, ist die nächste Taufe, kannst dich taufen lassen. Also lass dich taufen, weil das ist das Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du zu Jesus gehörst. Preis den Herrn. Und jetzt machen wir es mal so, jetzt dürft ihr euch einfach, die ihr hier vorne seid, dürft ihr einfach kurz umdrehen, weil hinter euch sind jetzt noch liebe Mitarbeiter von mir, die einfach auch bereit sind, euch noch persönlich auch weiter zu dienen, für euch zu beten, euch was Kleines auch zu schenken und euch mit auf den Weg zu geben. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr einfach mit ihnen kurz rübergehen in den Jugendgottesdienstraum, während wir hier weitermachen und einfach noch mit ihnen kurz sprechen und beten. Also dreht euch einfach mal um zu ihnen hinter euch, genau da sind ganz liebe Mitarbeiter, die einfach noch bereit sind, für euch zu beten. Halleluja. Genau. Okay, und wir geben ihm einen kräftigen Applaus. Es ist so bewegend, was Gott heute Morgen hier vorne tut. Es ist wirklich so, so mächtig bewegend. Gottes Geist ist so mächtig hier. Halleluja. Komm, wir können noch anders Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, genau. Immer so richtig. Weißt du, da ist Freude im Himmel über einen, der umkehrt und zu Jesus kommt. Mehr als über 99 andere, da ist göttliche Freude, da ist göttliche Begeisterung im Himmel. Oh, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Und seine Verheißungen sind Ja und Amen, auch Römer 10, Vers 9, wo es heißt, ja, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet werden. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt wollen wir weiter Verheißungen in Anspruch nehmen. Wie viele von euch sind noch heiß drauf, noch ein paar Verheißungen in Anspruch zu nehmen? Wie von euch sind hergekommen, weil sie noch was brauchen? Ja, du hast noch nicht alles, was du brauchst, okay? Gut. Wer von euch ist hergekommen? Vielleicht bist du zum ersten Mal da oder du bist einfach ganz speziell hergekommen, um von einer bestimmten Krankheit geheilt zu werden heute Morgen. Ganz egal, wie die Krankheit heißt, hier, da, noch jemand, ja, einige, die hergekommen sind, um von einer ganz bestimmten Krankheit geheilt zu werden. Ich sage dir, Gott ist im Krankenheil der Größte. Amen. Jetzt erst gerade vor kurzem haben wir ein Zeugnis bekommen, wirklich ein starkes Zeugnis. Also wir kriegen ständig starke Zeugnisse, aber das ist wirklich ganz besonders gewaltig. Von einer jungen Frau, Anfang 30, ich weiß nicht, ob sie heute Morgen hier ist, die Stefanie aus der Schweiz, die hier war vor 1,5 Jahren, war sie das erste Mal hier und sie schrieb uns ihr Zeugnis. Sie sagte, im Oktober 2021 habe ich mich dazu entschieden, mit letzter Kraft ins Glory Life zu kommen, da ich 3 Tumore im T4-Stadium hatte und noch vieles etliches mehr. T4-Stadium heißt Krebs im Endstadium. Da kann man nichts mehr machen medizinisch. Das Wunder begann schon mit der Entscheidung, ins Glory Life zu kommen. Menschlich gesehen war es unmöglich, die Kräfte zu mobilisieren, um nach Filderstadt zu gelangen. Sie kommt aus der Schweiz. Doch meine Mutter gab nicht auf und löste das Reiseticket trotzdem. Am Samstag hatte ich dann so viel Kraft, dass wir anreisen konnten. Das ist heilige Militanz. Amen. Das ist Entschiedenheit. Ja. Willst du sagen, jawohl, ich muss dahin, ich brauche das, ich will die Kraft Gottes ziehen. Halleluja. Und sie schreibt dann weiter, als ich das Glory Life betrat, habe ich sofort die Gegenwart Gottes gespürt. Es war eine angenehme Wärme und Schwere vorhanden. So wohl habe ich mich seit vielen Monaten nicht mehr gefühlt. Nach dem Gottesdienst habe ich um Heilung beten lassen. Tatjana hat mir die Hände aufgelegt und den Tumoren befohlen zu gehen. Sofort habe ich ein Feuer gespürt, das zuerst bei meinem Bauch begonnen hat und mich schlussendlich durchströmte. So heiß war es mir im ganzen Leben noch nie. Tatjana und ich haben gespürt, dass die Tumore verschwanden. Es waren 3 große Tumore, die ihren Bauch dick gemacht haben. Sie hat uns hier die Vorher-Nachher-Bilder geschickt. Hier so verschiedene. Man kann es ein bisschen hier auf dem Schwarz-Weiß ganz ein bisschen schlecht erkennen. Aber es ist auf jeden Fall Vorher-Nachher. Vorher war der Bauch dick und aufgebläht durch die 3 Tumore und sie schreibt, ich konnte es nicht fassen, weil sie spürte, die Tumore verschwanden, die Schmerzen waren von einer Minute zur nächsten verschwunden. Im Anschluss wollte ich alles testen, was ging. Sofort habe ich gegessen und ein Getränk mit Kohlensäure getrunken. Essen konnte ich seit Tagen nicht mehr richtig und seit Monaten schon gar kein Getränk mehr mit Kohlensäure trinken. Ich bin aus dem Glory Life Zentrum raus wie nie zuvor. Er hat mich nicht nur von den Tumoren geheilt, sondern so berührt, dass ich nicht mehr ohne Jesus kann und hungrig bin nach allem, was Gott für uns bereitet hat. Ich preise und lobe Jesus mit meinem ganzen Herzen. Er vollbringt Wunder, auch wenn es unmöglich erscheint. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Genau, und dann schreibt sie noch, anbei sende ich die Fotos, dort sieht man die Tumore vom Bauch. Da sieht man die Tumore vom Bauch. Das Foto entstand einige Wochen vor dem Oktober 2021 und dann ein Foto am Abend nach der Heilung. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Weißt du, ganz egal, wie deine Krankheit heißt, ganz egal, wie Ärzte sie benannt haben, ob sie Krebs, Parkinson, Hashimoto, Diabetes oder wie auch immer genannt haben oder wie auch immer diese Diagnose sein mag oder diese Krankheit sein mag, Jesus ist unser Arzt und er heilt heute die Kranken. Jetzt zum Beispiel in Bad Homburg war ein Mann, der hatte ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse. Ich hatte ein Wort der Erkenntnis, dass Gott jemand mit der Bauchspeicheldrüse heilt und er hatte starke Medikamente nehmen müssen wegen seiner Bauchspeicheldrüse. Nach dem Gebet hat er, ohne dass ich ihm das gesagt habe, hat er im Glauben die Medikamente weggelassen und ein paar Wochen später ist er zum Arzt gegangen, um sich durchchecken zu lassen. Und der Arzt hat gesagt, ihre Werte, das nennt sich Pankreaselastase, den Wert, das ist so ein Bauchspeicheldrüsenwert, der indiziert, ob jemand an der Bauchspeicheldrüse krank oder gesund ist. Und der Arzt hat gesagt, ihre Werte sind vollkommen normal. Der Wert hatte sich seit der letzten Untersuchung mehr als verdoppelt. Ja, und das, obwohl er keine Medikamente mehr genommen hat. Also Gott ist am Heilen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr, die ihr Heilung braucht für euren Körper, hierher gekommen seid, weil ihr sagt, jawohl, ich möchte heute wirklich von dieser Krankheit, spezifische Krankheit, ich möchte da Heilung haben, steht ihr einfach mal auf, die ihr euch gerade gemeldet hattet. Steht ihr einfach mal auf. Okay. Halleluja. Okay. Pass auf. Kommt mal ganz schnell nach vorne. Kommt mal ganz schnell nach vorne. Ja. Kommt mal ganz schnell nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann bitte das Heilungsteam, kommt ihr auch nach vorne? Das komplette Heilungsteam? Halleluja. Komm ganz schnell nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Okay. Weil wir wollen jetzt wirklich die Verheißung in Anspruch nehmen. Ihr habt es gehört. Seine Verheißungen sind was? Ja und Amen. Nicht Ja und Aber, sondern Ja und Amen. Und wir wollen heute Morgen seine Verheißung der Heilung in Anspruch nehmen. Könnt ihr vom Heilungsteam auf die andere Seite kommen, sodass ihr den Leuten gegenübersteht? Okay. Halleluja. Okay. Und ihr anderen, die ihr im Raum seid, verbindet euch mit der heilenden Kraft. Steht einfach mal alle zusammen auf. Halleluja. Wir wollen die heilende Kraft Gottes freisetzen. Und du wirst merken, also auch wenn du vielleicht keine spezifische Krankheit hast, aber wenn wir jetzt gleich die heilende Kraft Gottes freisetzen, dann wird sie überall im Raum fließen. Auch übrigens über Livestream. Wenn du Krankheit in deinem Körper hast und möchtest geheilt werden, dann steh einfach auf, gerade jetzt da, wo du bist, auch über Livestream und lass die heilende Kraft Gottes in deinen Körper hineinfließen. Weil du wirst merken, wenn wir jetzt die heilende Kraft freisetzen, dann wird diese Kraft auch hier überall im ganzen Raum fließen. Auch vielleicht bist du hier, du hast keine spezielle Krankheit, aber vielleicht hast du Schmerzen irgendwo in deinem Körper, vielleicht hast du irgendeine Einschränkung, Bewegungseinschränkung, irgendwas, was auch immer. Und du wirst merken, wie die heilende Kraft Gottes fließt und auch dich berührt, auch da, wo du am Platz bist. Also lass uns einfach alle unsere Hände ausstrecken und lass uns die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. Ja, wie nimmst du seine Verheißung in Anspruch? Einfach indem du dich ausstreckst. Ja, du streckst dich aus und du sagst, danke Jesus für deine Verheißung. Matthäus 8, 17. Du selbst nahmst meine körperliche Schwachheit weg und du trugst meine Krankheit fort. Am Kreuz von Golgatha hast du meine Krankheit weggenommen und mit dir fortgetragen. Und jetzt setz einfach deine spezifische Diagnose ein und sag, du hast, und dann Pünktchen, Pünktchen, weggenommen. Und du hast, und dann sagst du es nochmal, fortgenommen. Somit gehört es nicht mehr mir, sondern du hast es genommen. Und heute Morgen lasse ich es hier bei dir. Egal, was die Ärzte gesagt haben, ich lasse diese Krankheit bei dir. Am Kreuz. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt geht ihr vom Heilungsteam auf die Leute zu, beginnt ihnen die Hände aufzulegen, so wie der Heilige Geist euch führt. Aber für Heilung zu beten, ihr könnt sie kurz fragen, wie die Krankheit heißt und dann einfach entsprechend sprechen. Und wir setzen einfach jetzt, Vater, in dem Namen Jesus, deine heilende Kraft frei, Herr. Deine heilende Kraft überall hier im Raum, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine heilende, wunderwirkende Kraft hier im Raum, in Jesu Namen. Vielleicht können noch ein paar Glory-Host-Leiter dazukommen und auch mitbeten, weil es hier noch ein paar, die noch niemand haben, wer für sie betet. Kommen noch ein paar Glory-Host-Leiter dazu, dass ihr auch mit Hände auflegt. Halleluja, danke Jesus. Danke, Herr, für deine heilende, wunderwirkende Kraft jetzt überall hier im Raum, Herr. Danke, Herr, durch deine Wunden ist uns Heilung geworden, Herr. Und wir setzen jetzt diese heilende Kraft frei, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt einfach, die ihr im Raum seid, ihr hier vorne, ihr könnt euch jetzt völlig entspannen, weil ihr empfangt einfach. Aber alle, die im Raum sind sonst, beginnt einfach im Geist zu beten. Beginnt einfach im Geist zu beten. Streckt eure Hände aus. Seid einfach entschieden auch. Ja, wir wollen alle gemeinsam sehen, dass heute Morgen hier niemand nach Hause geht und noch krank ist. Sondern wir wollen sehen, dass jeder nach Hause geht und gesund ist. Und da sind wir alle beteiligt. Also auch alle, die im Raum sind. Jeder ist mit im Heilungsdienst. In Jesu Namen. Halleluja. Wie heißt die Krankheit? Wow, Shalom Gottes. Shalom Gottes. Friede Gottes. Halleluja. Friede für deinen Körper. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Göttliche Funktionsfähigkeit, göttliche Funktionsweise. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Vollkommene Wiederherstellung. Hast du Schmerzen in den Gelenken auch? Nee? Wo hast du Probleme? Ha? Okay. Leg mal deine Hand drauf. Halleluja. Vater. Halleluja. Ihr könnt weitergehen, wenn ihr jemand die Hand auflegt, geht zum nächsten, legt der nächsten Person die Hand auf. Vater, ich danke dir auch hier überall im Raum. Ich danke dir, Herr, dass deine heilende Kraft fließt da durch die Reihen. Halleluja. Wer ist hier im Raum und du hast irgendwo in deinem Körper Schmerzen? Irgendwo sind Schmerzen, aber keine spezielle Krankheit, aber du hast Schmerzen irgendwo im Körper. Okay? Pass mal auf. Ihr dürft mal hier auf diese Seite kommen, hier in diese Ecke kommen. Alle, die ihr Schmerzen habt, dürft mal hier kommen, weil ich glaube, dass Gott euch wirklich eine göttliche, er möchte euch wirklich in diesen Raum von göttlicher Anästhesie bringen, ja, wo er diesen Schmerz wegnimmt. Halleluja. Danke, Jesus. Stellt euch einfach da so im Kreis rum auf, genau. Jeder, der Schmerz hat. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, sind doch einige. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, genau. Ihr könnt noch ruhig weiterbeten, wenn noch jemand ist, der noch nicht Gebet bekommen hat, genau. Halleluja. Pass auf. Okay, ich gehe mal hier hoch. Halleluja. Halleluja. Auch wenn du über Livestream zuschaust und du hast Schmerzen in deinem Körper. Pass auf. Wir werden jetzt den Schmerzen befehlen, dass sie weichen. Ihr könnt mich anschauen, so einfach so Halbkreis, genau, einfach so. Ja, genau, okay. Halleluja. Okay. Ihr habt Schmerzen in den Beinen oder in den Gelenken oder irgendwo im Hals oder so, sonst irgendwas. Ja, okay, Füße oder so irgendwas. Jetzt pass auf. Im Geist war ich mal in einem himmlischen Bereich und da habe ich einen Raum gesehen im Himmel, wo es ganz stark nach so Narkotika roch. Und Gott hat zu mir gesagt, das ist der Raum von himmlischer Anästhesie. Hier werden Schmerzen betäubt, sodass ich Heilung bewirken kann. Weil tatsächlich ist so, gerade bei Dingen in Gelenken oder bei Dingen in Wirbeln, der Schmerz ist so stark und allein durch den Schmerz verkrampfst du dich immer weiter. Und deswegen brauchst du erstmal diese göttliche Anästhesie, damit das Problem dahinter geheilt werden kann. Und heute Morgen wird er euch nicht nur die Anästhesie geben, sondern euch auch heilen. Aber zuerst kommt die Anästhesie. Das heißt, er wird jetzt einfach wirklich wie mit diesem göttlichen Narkoseschwamm auf euch kommen und diesen Schmerz einfach aus eurem Körper rausnehmen. Spürst du schon? Fängt schon an? Merkst du schon? Halleluja. Ja, genau. Entspannt euch einfach. Vater, im Namen Jesu, ich danke dir, Herr, für diese göttliche Anästhesie jetzt in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass diese Schmerzen jetzt wow, übernatürlich betäubt werden. Oh, danke Jesus. Danke Jesus für den Narkoseschwamm, den du jetzt gibst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer spürt, dass die Narkose kommt? Ja, Halleluja. Da. Halleluja, danke Jesus. Das heißt, die Schmerzen lassen nach bei euch. Ja, danke Jesus. Zieh's dir einfach. Geh einfach damit rein. In Jesu Namen. Jeder Schmerz geht raus jetzt in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Jeder Schmerz Jetzt. Wow, Halleluja. Beweg mal dein Gelenk oder das, wo die Schmerzen waren. Halleluja. Danke, Jesus. So, bei wem von euch sind die Schmerzen denn jetzt mindestens deutlich zurückgegangen schon? Okay, preist den Herrn. Danke, Jesus, überall. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt pass auf. Das nächste ist die heilende Kraft, dass das, was hinter den Schmerzen war, geheilt wird. Manche, vielleicht beides in einem, Schmerzen noch vollends weg und gleichzeitig Heilung. Aber zuerst habe ich diese Anästhesie freigesetzt, jetzt setze ich die Heilung frei. Okay, Irina, kannst du vielleicht die Hände gleichzeitig auflegen? Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass jetzt jedes Gelenk, jede Sehne, jedes Band, jeder Wirbel, jede Kniescheibe, jedes Schultergelenk in die göttliche Ordnung kommt, in dem Namen von Jesus. Bandscheiben in die göttliche Ordnung. Fußgewölbe in die göttliche Ordnung. Sprunggelenke in die göttliche Ordnung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Sämtliche Extremitäten jetzt in die göttliche Ordnung. In die göttliche Ordnung jetzt. In die göttliche Ordnung. Halleluja. Jede Blockade gelöst in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hinein in deinen Körper. Heilende Kraft in Jesu Namen. Heilende Kraft in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wow, jetzt in Jesu Namen. Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt pass auf. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir im Glauben handeln. Das heißt, du solltest jetzt im Glauben nach deiner Heilung Ausschau halten. Halt nicht Ausschau nach dem Schmerz, das wäre falsch, sondern halt Ausschau nach deiner Heilung. Das heißt, tu einfach etwas im Glauben aktivieren. Beweg etwas, was du vorher nicht bewegen konntest. Tu etwas, was du vorher vielleicht nicht tun konntest. Tu es einfach im Glauben. Handle einfach im Glauben. Okay? Halleluja. Wenn du nicht richtig laufen konntest, kannst gerne auch hier vorne rumlaufen. Wenn du nicht deine Knie richtig anziehen konntest, zieh deine Knie an. Wenn du nicht Treppen laufen konntest, lauf hier einmal die Bühne hoch und runter. Einfach tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja. Danke, Jesus. Wie ist es? Gut. Halleluja. Wo hattest du die Schmerzen? Aber pass mal auf, ich hole schön das Mikro, damit die anderen es auch hören. Halleluja. Was da alles passiert. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Komm her. Halleluja. Was ist passiert gerade? Ich hatte Schmerzen am rechten Fuß. Ich hatte früher eine Ferse-Sporn. Oder Fuß? Linke? Bein oder Fuß? Fuß. Fuß, okay. Und genau. Und ich hatte jetzt Schmerzen gehabt in der rechten Fuß. Ja. Total weg. Total weg. Das und heißt, doch, du hattest beim Auftreten hattest du Schmerzen wegen dem Fersensporn. Jetzt ist total weg. Der Fersensporn war links, das wurde geheilt. Ah, das wurde schon geheilt. Und jetzt beginnt rechts. Ah, okay. Und jetzt ist geheilt worden rechts ist, auch. Jetzt preist den Herrn. Amen. Amen. Halleluja. Mit der Schulter hattest du auch ein Problem gehabt? Ja. Und jetzt? Gut. Gut. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wer hat alles noch, es waren gerade einige, die sich gemeldet haben, wer hat noch erlebt, dass Schmerzen zurückgegangen sind oder Bewegungseinschränkungen zurückgegangen sind? Melde dich einfach. Ja, was ist bei dir passiert? Achso, du hattest dich auch gemeldet, okay. Also okay. Darfst ich du hatte zu? Schmerzen im Knie, im rechten, aha, im Rücken und es ist besser geworden. Wow. Jetzt. Wie viel Prozent ist denn besser geworden? Vielleicht etwa 60-70%. Aha, das heißt, sind jetzt nur noch 30% übrig. Ja, und ich spüre immer noch eine Wärme im Rücken. Aha, das heißt, er arbeitet noch. Ja, der Rücken ist auch ja, so gut. Ja, das heißt, er macht noch die restlichen 30%, ha? Ja, denke ich. Halleluja, pass mal auf. Danke, danke, Jesus. Danke, Weißt du, seine Verheißungen sind auch ja und 100%. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Pass mal, wir gehen ein bisschen weiter rüber, dann können die anderen ein bisschen mehr sehen. Ja. Also ich hatte Schmerzen im Knie, die sind besser geworden. Ja. Und Schmerzen. Wie viel sind sie denn besser geworden? Einiges besser. Also noch nicht ganz weg, aber ich habe. Aber einiges besser. Am Wirken. Kann es sein, dass du da Knorpelabnützung hast? Das weiß ich. Das weiß ich. Ja. Weil ich glaube, dass Gott heute Morgen hier auch einige kreative Wunder noch tun wird. Und da, wo du zum Beispiel keinen Knorpel hattest im Knie, wird er dir einen neuen Knorpel geben. Halleluja. Wer ist hier heute Morgen? Du brauchst ein kreatives Wunder in deinem Körper. Etwas, was nicht ist, muss in Existenz kommen. Oder etwas, was nicht in der Schöpfungsordnung Gottes ist, muss in die Schöpfungsordnung Gottes kommen. Okay, ist da jemand dabei, der im Knie sowas braucht? Du? Du auch? Ihr habt alle diesen Knorpelschaden, okay? Ihr alle, ihr habt den Knorpelschaden im Knie. Was anderes? Okay, wer hat den Knorpelschaden im Knie? Okay, komm du mal her. Halleluja. Weißt du, in welchem Knie waren denn bei dir die Schmerzen? Also es war im rechten und auch hinten im Steiß waren noch Schmerzen, okay. Die sind noch ein bisschen und in der Brust. Ja, okay. Weißt du den Herrn? Du hast gesagt, wie viel Prozent ist besser geworden? Einiges. Was auch immer das heißt. Halleluja. Also sicher mehr als 80%. Mehr als 80%. Wow, das ist ein Wort. Halleluja, das ist schon viel. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Was auch immer nötig ist, auch jedes kreative Wunder, das nötig ist, in Jesu Namen, jetzt. 100%. Halleluja. Danke, Jesus. Du hast einen Knorpelschaden in einem Knie? Okay. In dem linken Knie? Halleluja. Danke, Jesus. Ja, ganz locker. Danke, Jesus. Weißt du, es ist auch eine Verheißung, Römer 4, Vers 17, ist eine Verheißung. Da heißt es nämlich, Gott ist der Gott, der das Nichtseiende ins Dasein ruft. Amen. Und weißt du, diese Verheißung dürfen wir auch mit geistlicher Militanz in Anspruch nehmen. Wie von euch brauchen ein kreatives Wunder in ihrem Körper heute Morgen? Etwas, was neu kreiert werden muss, okay? Lass uns da geistlich militant sein. Amen. Und pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ich spreche jetzt ein Gebet, mit dem wir wirklich diese Verheißung in Anspruch nehmen. Übrigens, zwischendurch gefragt, wie geht's denn dir jetzt hier? Besser. Noch besser. Ja. Noch Schmerzen besser. Sind weg im Knie. Die Schmerzen sind jetzt also, weg im Knie. Halleluja. Preist den Herrn. Und im Rücken sind sie noch ein bisschen, oder wie? Ein bisschen und in der Brust sind sie noch ein bisschen. Okay. Danke, Jesus. Jetzt kommt dann auch noch davon die 100%. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, jeder, der ein kreatives Wunder in seinem Körper braucht, verbind dich einfach mal mit mir im Geist. Weil ich spreche jetzt einfach zu dieser Stelle. Du weißt selber, was es genau ist. Ich kann jetzt nicht zu jedem persönlich sprechen, aber du setzt einfach das ein, was es bei dir ist. Und ich sage jetzt, im Namen Jesus spreche ich an deiner Stadt, Jesus. Halleluja. Das Wort, das kreiert. So wie der Diener gesagt hat zu dir, der Hauptmann gesagt hat zu dir, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. So hast du zusammen mit dem Vater die Welt kreiert und ihr habt ein Wort gesprochen. Der Vater hat ein Wort gesprochen in Zusammenarbeit mit dem Sohn und er hat gesagt, es werde. Und in ihm, in Jesus, im Sohn sprechen auch wir dieses kreative Wort. Und so sage ich jetzt, im Namen Jesus, es werde neue Knorpelsubstanz in diesem Knie. Im Namen Jesus, Halleluja. Leg einfach mal die Hand weiter drauf. Im Namen Jesus spreche ich zu diesen Gelenken, die nicht in der Schöpfungsordnung Gottes sind, dass sie jetzt kreiert werden gemäß der Schöpfungsordnung Gottes, dass Knochen kreiert werden gemäß der Schöpfungsordnung Gottes. Ich spreche zu Knorpeln, kommt in Existenz. Ich spreche zu Bandscheiben, kommt an euren Platz und werdet neu kreiert, wo ihr euch aufgelöst habt in dem Namen Jesus. Ich spreche zu Kalkablagerungen in den Schultergelenken, dass sie jetzt verschwinden in dem Namen Jesus. Ich spreche zu Bewegungseinschränkungen durch einoperiertes Metall. Ich spreche da jetzt dein kreatives Wunder hinein, Herr, dass du das Metall verwandelst in Knochensubstanz, sodass die Bewegungseinschränkung dieses Gelenk verlässt in dem Namen Jesus. Ich spreche zu Knochen und Hörhammern und Amboss und Trommelfell in dem Namen Jesus, dass es neu in Existenz kommt jetzt, in der Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst ja auch die Hand drauflegen, wenn das etwas ist, wo du die Hand drauflegen kannst, in Jesu Namen. Ich spreche hinein in Netzhaut, dass sie sich rekreiert jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Linsen rekreiert durch die Kraft des Heiligen Geistes im Namen Jesus. Organe rekreiert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Neues Herz, neue Niere, neue Leber, neue Bauchspeicheldrüse in dem Namen Jesus. Neue Blase in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, ich spreche das kreative Wort Gottes. Oh, du sprichst und es steht da. Neue Kiefergelenke, neue Zähne in dem Namen Jesus. Oh, du kannst das einsetzen bei dir, was du brauchst. Sag einfach neue, was auch immer. Neuer Meniskus, neue Kniescheibe, neues Steißbein. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich rufe es in Existenz jetzt überall im Raum. Oh, die Engel Gottes sind aktiv. Halleluja. Oh, die Engel Gottes sind aktiv. Oh, die Engel Gottes sind aktiv überall im Raum. Halleluja. Danke, Jesus. Das sind Handwerkerengel. Das sind Handwerkerengel. Halleluja. Die operieren an Knien, die operieren auch in Körpern, auch Dinge, die raus müssen aus dem Körper. Sie operieren sie raus, überschüssiges Gewebe, verdächtiges Gewebe, gefährliches Gewebe, in Jesu Namen, Tumore, Knoten, Ganglione, in Jesu Namen. Sie operieren raus, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, das sind göttliche Operationen, die passieren. Halleluja, wir haben die letzte Zeit mehrere göttliche Operationen erlebt. Halleluja. Danke, Jesus, für göttliche Operationen heute Morgen hier. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wow, wow, wow. Nimm es. Zieh es mit Militanz. Halleluja. Und jetzt halt Ausschau nach deiner Heilung. Wie hältst du Ausschau nach deiner Heilung? Wenn es irgendetwas gibt, was du vorher nicht richtig tun konntest, dann tu es einfach jetzt im Glauben. Tu es im Glauben. Halte Ausschau nach deiner Heilung. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du es nicht jetzt testen kannst, dann spring einfach 5-mal auf und ab und sag, danke Jesus, dass ich es empfangen habe. Wenn es was Inneres ist, was du jetzt nicht sofort testen kannst, sag, danke Jesus, ich habe es empfangen. Halleluja. Danke Herr für deine Engel, die es bewirkt haben. Danke Jesus für göttliche Gesundheit. Danke Jesus für göttliche Heilung. Halleluja. Danke Vater für neue Knochen, neue Wirbel, neue Bandscheiben, neue Sehnen, Bänder, Nerven, Halleluja, Trommelfelle, Netzhäute, Halleluja, Gelenke in Jesu Namen. Danke Herr für die Erneuerung des Heiligen Geistes. Halleluja. Wow, komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben, ich kann es spüren, da ist so viel passiert. Wow, wow, ist extrem stark, Halleluja. Das ist extrem stark. Pass mal auf. Du testest es oder du hast es getestet oder du testest es noch, wie auch immer. Wenn du merkst, dass etwas sich verändert hat, komm einfach ganz schnell nach vorne und gib einfach Zeugnis, was passiert ist, weil wir wollen Jesus die Ehre geben. Wenn du heute während dieses Gottesdienstes ein Wunder erlebt hast, eine Heilung erlebt hast bis zu diesem Zeitpunkt, dann komm einfach jetzt ganz schnell nach vorne. Wir werden dann noch eine Runde beten, aber komm jetzt schnell nach vorne und gib Zeugnis von dem, was jetzt passiert ist, was bis jetzt passiert ist. Halleluja, komm ganz schnell nach vorne. Ja, was ist bei dir passiert? Ich habe vor einem halben Jahr eine Knie-OP gehabt. Okay. Und da hat man festgestellt, wie er reinguckt hat, dass da ein bisschen Knorpelmasse fehlt. Mhm. Und im Fitnessstudio tut es mir immer ein bisschen weh. Mhm. Gerade auf der Rüttelplatte. Mhm. Und jetzt ist richtig weg, komplett weg. Und fühlt sich richtig weich und richtig, als wäre es aufgefüllt. Wow, Halleluja, neue Knorpelsubstanz. Danke, Jesus. Wir nehmen das. Halleluja. Wer möchte noch erzählen, was passiert ist? Wo du eine Veränderung erlebt hast. Wo du jetzt eine Veränderung erlebt hast, komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Was ist bei dir passiert? Du, ich bin auch hier vorne wegen meiner, da war Knorpel gefehlt im linken Knie. Gefehlt? Hat gefehlt, ja. Im linken Knie und ich kann jetzt nichts spüren, dass da Einschränkungen da sind. Wow, also, das heißt, da waren vorher Einschränkungen? Da waren Unsicherheiten beim Drauftreten, beim Springen, die sind jetzt nicht da. Wow, preis den Herrn. Danke, Amen. Jesus. Amen. Danke, Jesus. Wir nehmen das im Glauben. Halleluja. Er hat sein kreatives Wunder gemacht. Amen. Und neue Knorpelsubstanz gegeben. Okay. So, ich spüre, da sind noch so viel mehr kreative Wunder, die schon passiert sind. Du solltest gleich Zeugnis geben von dem, was passiert ist. Komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl einfach, was passiert ist. Da sind noch mehr Sachen passiert, weil da ist eine ganz, ganz starke kreative Kraft, die sich gerade freigesetzt hat. Test es einfach, test es jetzt sofort. Sag nicht, ja, ich gehe dann nach Hause und schau dann oder so, sondern wenn du jetzt eine Veränderung merkst, dann gib jetzt Zeugnis davon, weil Jesus hat es schon gesagt zu den Aussätzigen, er hat gesagt, wo waren die anderen, die geheilt wurden? Nur einer hat Zeugnis gegeben. Okay, so willst du nicht sein. Also, erzähl einfach ganz schnell, was passiert ist. Wer hat noch ein Wunder erlebt? Halleluja. Okay, was ist bei dir passiert? Ich habe vorne zwei Implantate als Zähne. Mhm. Jetzt kann ich es natürlich noch nicht testen. Also außen sieht es noch gleich aus, aber ich habe wie so einen Druck gespürt. Und auf den Zähnen? Ja, und glaube jetzt einfach, dass da wieder eine echte Wurzel reinkam. Wow, das heißt, du hast oben, da wo die Wurzel ist, hast du einen Druck gespürt? Ja. Wow, ja. Gerade jetzt einfach so in der Gegenwart Gottes. Ja. Wow, Halleluja. Ja. Amen, amen, amen. Gott tut Zahnwunder. Halleluja. Ist für ihn überhaupt kein Problem. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir haben so viele neue Zähne. Ich meine, das wünsche ich dir jetzt nicht vorne, dass du Goldzähne kriegst neu, aber das will keiner haben hier vorne. Aber wir haben schon erlebt, dass Leute hinten neue Goldzähne gekriegt haben. Ganz viele, ganz viele. Eine Frau, wir sind nächste Woche sind wir wieder in Nürnberg, am Samstag sind wir zum Herrlichkeit, zum Wunder Gottes sind sie in Nürnberg, ich werde es nie vergessen. Die Ingrid, die jetzt auch Mitarbeiterin ist bei uns, die hat damals in Nürnberg zwei neue Zähne bekommen, und zwar die letzten beiden hinten an die Backen, also der weiß, ich weiß nicht, weißer Zahn oder letzte Backenzahn und der vorletzte. Und der eine Zahn, den sie neu bekommen hat, war Gold und der andere war Silber. Und ja, neulich habe ich mit ihr wieder geredet und gesagt, ja, die sind immer noch da. Preis den Herrn. Halleluja. Preis den Herrn. Wer möchte noch erzählen, was Gott getan hat? Ja, was ist passiert bei dir? Okay, erzähl einfach. Bei egal. Joseph A. Mills habe ich gebeten. Bei der Konferenz war das. Für mein Auge, weil ich war vorhin, also Anfang Januar, beim Augenarzt, und die hat riesen Sorgen bekommen, dass das rechte Auge sei nicht in Ordnung. Ja. Der Augendruck, alles stimmte nicht. Und am Dienstag diese Woche ging ich hin. Zum Augenarzt? Jawohl. Und das waren alle, also die, was getestet wurde, ist alle über 125%. Das ist also, ich muss erst nächstes Jahr wieder in die Kontrolle. Wow, stark. Das ist ein kreatives Wunder am Auge. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist super, ja. Wenn du so eine Zeit später einfach das dann vom Arzt bestätigt bekommen hast, dann ist super. Dann schick uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Sag uns einfach, was passiert ist, auch im Nachhinein, weil natürlich manche Sachen kann man nicht sofort testen. Aber ich weiß, hier sind noch viele weitere kreative Wunder passiert. Wer ist denn alle? Du wolltest noch was erzählen oder was? Du meldest dich gerade? Nee. Okay. Wer ist denn alles hier? Und du hattest Schmerzen, als du hierher gekommen bist, und jetzt sind die Schmerzen entweder ganz weg oder zumindest deutlich zurückgegangen. Wink einfach mal mit der Hand. Hier drüben waren meine Schmerzpatienten. Okay. Wow, schaut mal, so viele. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer von denen, die hier nach vorne gekommen sind und du hast, für dich wurde gebetet wegen der Krankheit, meistens kannst du es natürlich nicht sofort jetzt alles testen und wissen, ob jetzt alles weg ist. Aber wer hat gespürt, einfach die Kraft Gottes, dass sie deinen Körper berührt hat? Wer hat es gespürt? Einfach, ja, streck einfach mal deine Hand aus. Wow. Gib mal auch Jesus dafür die Ehre. Halleluja. Und ich sag dir was, auch wenn du es nicht gespürt hast, ist nicht das Entscheidende, sondern Glaube ist das Entscheidende. Du stellst dich im Glauben drauf. Amen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Du hast es gehört heute. Heilige Militanz. Du stellst dich drauf. Amen. Du bleibst drauf stehen. In Jesu Namen. Wow. Da hinten wird noch jemand erfasst von der Kraft Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer ist hier? Noch eine Sache möchte ich noch fragen. Wer ist hier und du hattest eine Bewegungseinschränkung in deinem Körper und jetzt ist die Bewegungseinschränkung entweder ganz weg oder deutlich zurückgegangen? Lass mal sehen. Ist eine Bewegungseinschränkung entweder weggegangen oder deutlich zurückgegangen? Vielleicht musst du es gerade noch mal testen. Vielleicht hast du es noch gar nicht gemerkt. Ja, was? Oh, ja, du willst gleich erzählen. Was ist bei dir passiert? Ich habe am Donnerstag so einen richtiger Ischiasanfall, Hexenschuss, wenn man sagt, gehabt. Ja. Ich bin mit Wollvlies hier. Ja. Ja. Und wow. Wow. Wow. Und keine Schmerzen mehr? Nein. Wow. Ein Zahn, wo ich Schmerzen hatte durch eine Nebenhöhlenentzündung, ist jetzt auch ruhig. Wow. Und die Finger habe ich... Schweig und verstumme. So, ja. Diese Finger habe ich... Mit der Gartenarbeit mich überanstrengt vor einem Jahr und die habe ich nicht mehr runtergebracht. Jetzt sind sie schon so. Wow. Das heißt, du konntest die nicht mehr nach unten bewegen? Nein, nein. Du konntest nur so machen? Ja, und ist auch ein bisschen einfach Schmerzen immer wieder. Ja. Und jetzt kannst du wieder so runterbewegen? Ziemlich. Und die kommen voll ganz, ganz runter. Halleluja. Das heißt, drei Sachen hast du dir abgeholt heute. Ja. Was waren die drei Sachen nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Sag mal. Ischias, Zahn und Finger. Und Finger. Wow. Also. Halleluja. Rundum, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Pass auf, ich möchte noch gerne eine letzte, ihr dürft wieder an euren Platz gehen. Ich möchte gerne noch eine letzte Verheißung mit euch gemeinsam in Anspruch nehmen, weil da waren vorher alle ziemlich militant, als ich die genannt habe. Und das ist die Verheißung, dass er unsere Jugend erneuert wie bei einem Adler. Okay, was heißt es? Wie nehmen wir diese Verheißung in Anspruch? Schau. Es geht vielleicht um unterschiedliche Dinge bei unterschiedlichen Leuten, Aber ich sag dir was, ich gebe dir eine Bibelstelle dazu. Ich gebe dir eine Bibelstelle dazu, zu dieser Verheißung. Diese Bibelstelle steht in Jesaja 40. Ja, Jesaja 40, das ist deine Verheißung. Da heißt es, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Amen. Lass uns mal zusammen aufstehen nochmal. Weil du bist ja nicht ermüdet. Halleluja. Also, nein, aber vielleicht ist es tatsächlich so, du bist heute Morgen hier und vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Und über die Jahre einfach ist es so, dass einfach eine Ermüdung gekommen ist. Und zwar, es kann seelisch sein, es kann aber auch körperlich sein, es kann beides sein. Einfach so eine Ermüdung, ja, dass du einfach denkst, oh, ich weiß nicht, wie lange ich es noch durchhalte, so ungefähr. Ja, ich sag dir etwas, er möchte heute deine Jugend erneuern. Das heißt, er möchte heute Morgen im Geist wirklich in dir eine neue Frische freisetzen. Weißt du, in Christus, Paulus sagt, der äußere Mensch, der verfällt, früher oder später, klar, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Das heißt, da ist eine Frische in Jesus, mit der er dich von innen heraus erneuert. Und als Christen, als Söhne Gottes, können wir tatsächlich immer so sein, wie wenn wir gerade mal 25 oder 30 wären, ganz am Anfang unseres Lebens stehen, voller Tatendrang, Erwartungsdurst und Freude auf das, was vor uns liegt. Und so können wir sein, egal ob wir 30 sind, 50 sind, 70 sind oder 90 sind oder 110. Wenn da jemand hier ist. Okay? Halleluja. Ja, ich habe jetzt einen Bericht gelesen, kam in der Zeitung im Zollern Albkreis, eine Frau, glaube ich, 108 Jahre alt, war im Altersheim und hat sich da aber nicht wohl gefühlt und hat sie so lang angestrengt und so lang gemacht, bis sie wieder so weit war, dass sie jetzt mit 108 aus dem Altersheim wieder in ihre eigene Wohnung umgezogen ist. Halleluja, ist doch der Hammer, oder? Oder war sie 106, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall deutlich über 100. Preist den Herrn. Halleluja. Amen. Also das nenne ich Erneuerung der Jugend. Halleluja. Die Altersheime sind sowieso überfüllt, also es schadet nichts, wenn ein paar sich entscheiden, ihre Sachen zu packen. Auf jeden Fall holt Gott dich aus dem geistlichen Altersheim heraus. Ja, da, wo du unter Ermüdungserscheinung gelitten hast. Wo vielleicht auch dein Körper unter Ermüdungserscheinung gelitten hat. Weißt du, Erneuerung deiner Jugend, das ist so, weißt du, im Medizinischen versucht man solche Dinge, da sind sie ja schon eine Weile dran am Forschen, ja, wie so Stammzellentherapie. Erneuerung der Zellen, neue Zellen, da gibt es ja so verschiedene Sachen, wo sie dran sind, mit Spritzen, was weiß ich was, keine Ahnung, kenne mich da nicht so genau aus, ist auch egal, wir machen es im Geist. Amen. Weil es ist die Verheißung. In Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Halleluja. Er erneuert deine Seele, er erneuert deinen Körper, sodass du wieder jung wirst wie ein Adler. Und jetzt pass mal auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt wendet euch einfach mal einander zu. Jeder jemand anders, wendet dich einfach jemand anders zu. Halleluja. Und jetzt machen wir Folgendes. Preis den Herrn. Wer von euch, pass mal auf, bevor wir das machen, wer von euch ist denn hier und es ist so bei dir, tatsächlich schon über Jahre, du bist vielleicht heute zum ersten Mal da und über Jahre ist es so, dass du wie einfach unter so einer Schwere leidest, die irgendwie es dir immer schwerer macht, weiterzugehen und voranzugehen. Ist da jemand da? Ich glaube, es ist eine Frau. Ich hatte den Eindruck dafür. Okay, komm mal du zu mir her. Komm mal du zu mir her. Okay. Weil dann mache ich es mit dir vor, was die anderen sozusagen miteinander machen. Halleluja. Weil er möchte deine Jugend erneuern wie bei einem Adler. Halleluja. Jetzt leg einfach mal, frag einfach die Person, ist es okay, wenn ich die Hand auf deinen Kopf lege? Ja. Halleluja. Ist okay? Ja. So, und jetzt, Vater, im Namen Jesus nehmen wir jetzt deine Verheißung in Anspruch, Herr. Dass du... Genau, ja, genau, sprich's mir nach. Dass du unsere Jugend erneuerst, wie bei einem Adler. Und in dem Namen Jesus setzen wir deine Frische, deine Freude Wow, dein neues Leben. Jetzt frei. Wow. In diesen Körpern. In dieser Seele. Jede Fatigue-Syndrom weicht jetzt. Jede Schwäche weicht jetzt. Jede Niederdrückung weicht jetzt. Jedes Trauma der Vergangenheit löst sich. Und du erneuerst uns. Wow, du nimmst uns zurück im Raum des Geistes. In einen Zustand, wie wir waren, als wir 30 waren. Und wenn du jünger als 30 bist, dann... dann sag einfach 10 Jahre vorher. Halleluja. Manche sind dann gar nicht auf der Welt, aber okay, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus jetzt für deinen Jungbrunnen, Herr. Deine Frische, Herr. Deine jugenderneuernde Kraft, Herr. Danke, Vater, dass du sogar, ja wirklich, Zellen erneuerst, Herr. Zellen frisch machst, Herr. Ja, dass sogar Falten sich auflösen, Herr. Oh, überschüssiges Fett abfällt, Herr. Oh, danke, Jesus, für rundum Erneuerung. Und vor allen Dingen, Herr, füll sie mit deiner Freude, Herr. Weil die Freude an dir, Jesus, ist unsere Stärke, ist unsere Kraft. Oh, füll sie mit dieser himmlischen Freude. Jesus. Halleluja. Oh ja, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie. Auch über Livestream. Füll sie. Füll sie mit himmlischer Freude. Oh, füll sie mit himmlischer Freude. Füll sie mit himmlischer Freude. Erneuerung. Ja, ja, bei manchen geht es auch körperlich. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jetzt kannst du dir selber mal über dein Gesicht streifen und sagen, jawohl, ich streife alle Alterserscheinungen ab in Jesu Namen. Halleluja. Neue Frische. Neues Leben, Halleluja, neue Power. Ja genau, beginn mal ein bisschen zu laufen, beginn mal ein bisschen zu aktivieren. Halleluja. Wenn du dir übernatürlichen Fettverlust wünschst, dann tu mal ein bisschen hier am Gürtel ein bisschen shaken und lauf mal ein bisschen rum. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Ja, Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Hier ist eine Feder gefallen hier vorne. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Wie geht's dir denn? Lass mich mal fragen. Wie geht's dir hier? Mir geht's super. Ja. Halleluja. Super. Worunter hattest du speziell gelitten die Jahre über? Fatigue oder Müdigkeit oder was war das? Ich habe 12 Jahre hinter mir, wo ich nicht geschlafen habe. Wow. Und ich fühle mich jetzt aber trotzdem richtig gut. Seit Jesus in meinem Leben ist, habe ich trotzdem Kraft. Und was hast du jetzt gespürt? Was hat sich jetzt gerade verändert? Schreib das einfach mal. Fröhlichkeit. Freude ist gekommen. Freude ist gekommen. Ja, Freude ist gekommen. Freude ist gekommen. Okay, ja. Halleluja. Gib ihr mehr davon. Ja. Wow. Vorsicht. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer möchte noch ein Zeugnis geben von übernatürlicher Verjüngung, Erfrischung, Erneuerung? Wer hat was zu berichten? Komm einfach nach vorne, erzähl einfach, was passiert ist. Ja, ihr schaut mich wirklich an hier. Halleluja. Wie Anfang 30 hier. Gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Weißt du nicht. Du bist so voller Freude. Da hat sich was getan. Da hat sich was aufgetan. Da hat sich was aufgetan. Rest den Herrn, da hat sich was aufgetan in dir. Wow. Wow, sie lief eben noch mit Stock und jetzt rennt sie hier rum. Wow. Guck mal, sie lief eben noch mit Stock, jetzt rennt sie hier rum. Renn nochmal. Danke, Jesus. Wow, danke, Jesus. Halleluja. Du hast für sie gebetet, oder? Ah, hier, okay, Halleluja. Preist den Herrn, Erneuerung der Jugend, Halleluja. Da geht's. Wer möchte noch erzählen, was passiert ist gerade? Wer möchte noch was erzählen? Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Jesus, du bist wunderbar. Halleluja. Sie kam mit Stock und jetzt rennt sie da rum. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und da hinten die Dame, die mit dem Rollator kam, ist ja auch rumgerannt. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Huh. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was ist los? Hä? Du bringst sie hier an. Du... Ich habe eine Bitte an alle. Okay. Und zwar habe ich im Heim eine Frau die Hände aufgelegt. Ja. Und die hat zum Schreien angefangen. Oh. Eine, und dann, der Pfarrer hat, muss von vorne an. Der Pfarrer hat Gottesdienst gemacht. Okay. Und hat genau die Texte. Okay, nicht so ausführlich. Worum geht's? Was möchtest du? Dämonenaustreibung. Der Pfarrer hat mich gebremst. Ah, okay. Was, das ist interessant. Okay. Sie, evangelisieren und Heilung. Bist du auch da aus dem ja, Heim? Heilung, ja, ja. Halleluja. Also, sie, also nur nochmal für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Sie ist heute aus dem Heim hierher gekommen, okay? Ich komme sie zu denen. Und du bist gekommen, hast sie mitgebracht? Nee, ich habe sie gedient. Auch dabei. Du hast ihr gedient im Heim, okay? Du glaubst auch an Jesus? Ja. Super. Viele Heilungen erlebt. Okay. Weißt du, und sie ist heute aus dem Heim hierher gekommen. Ja. Gott hat sie geheilt. Sie hatte Parkinson. Sie ist mit Rollator hierher gekommen, konnte seit 8, 9 Jahren nicht mehr richtig laufen. Jetzt springt sie richtig hier rum. Halleluja. Zeig nochmal, was du kannst. Ich bitte um ein Gebet. Ja, genau. Das habe ich verstanden. Ich sag's gleich. Aber genau, zeig nochmal. Ja, genau. So. Also Gott hat sie fit gemacht. Halleluja. Und jetzt pass auf. Wow. Wow! Und jetzt pass auf! Das konnte sie nicht, ne? Du weißt es, du bist ihre Betreuerin, ja? Ja. Du weißt es, dass sie das nicht konnte. Ja. Wie lange ist sie denn schon im Heim gewesen? Seit Dezember voriges Jahr. Okay, und du kennst sie seither und du weißt, dass sie das alles nicht machen konnte. Ihr kennt euch noch viel länger, alles klar. So, und jetzt haben die beiden nämlich auf dem Herzen und deswegen wollen sie, dass wir dafür beten und das machen wir total gern, weil sie wollen nämlich, sie haben erlebt, dass sie für eine Frau gebetet haben, das hat sie mir gerade ganz kurz erzählt, hat Hand aufgelegt und da haben sich Dämonen manifestiert, ja, und sie wollen einfach, dass Befreiung kommt zu den alten Leuten und der Pfarrer dort hat sie gebremst, der wollte das nicht, aber wir wollen es, Halleluja. Ja, und sie wollen einfach, dass wir für sie beten. Und dass sie dort im Heim den Kranken dienen und den Gebundenen dienen. Und wir setzen es wirklich frei. Komm, lass uns nochmal aufstehen zusammen. Halleluja. Wir beten für euch. Nee, das ist egal. Egal. Egal. Egal. Halleluja. Wir segnen den Pfarrer in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Aber wir segnen auch ganz besonders diese beiden kostbaren Damen, Herr, die du dort im Altersheim gesetzt hast, Herr. Und Herr, ich danke dir jetzt für dieses gewaltige Zeugnis. Wie heißt du eigentlich? Gisela. Gisela. Ich habe einen Mann gehabt, der ist gestorben, aber ich habe ihn auch zu Jesus. Amen, Halleluja. Gisela. Und wie heißt du? Nasli. Okay. Ich danke dir, dass du Gisela und Nasli dort jetzt im Heim gesetzt hast, Herr, um wirklich Erweckungsherrlichkeit in das Altersheim zu bringen. In Jesu Namen neues Leben, Herr. Halleluja. Befreiung, Heilung. Danke, Herr, für das Zeugnis, das du Gisela jetzt gegeben hast, dass sie springt wie ein junges Reh, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du durch dieses Zeugnis wirklich mächtig wirken wirst dort im Altersheim, Herr. Herr, dass viele, viele Menschen berührt werden, dass viele Menschen zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommen, dass viele geheilt werden, dass viele befreit werden, Herr. Wir setzen Erweckung frei in diesem Altersheim. Komm, ich lege mal die Hände auf. Erweckung, oh, Erweckung, Erweckung, Erweckung, Erweckung, Erweckung, Erweckungsherrlichkeit im Altersheim. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Erweckungsherrlichkeit in diesem Altersheim und Erweckungsherrlichkeit in weiteren Altersheimen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wow. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist wirklich ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das ist echt ein Zeichen. Halleluja. Pass auf. Bobby Connor, ein Prophet Gottes, der kommt jetzt zu unserer Pfingstkonferenz wieder. hat vor einigen Jahren mal gesagt, er hat prophetisch geredet, er hat gesagt, eine der stärksten Erweckungen der Endzeit wird aus den Altersheimen hervorkommen. Amen. Es beginnt, ihr habt es gesehen, es ist ein Zeichen. Gott hat die Frau aus dem Altersheim berührt, es beginnt. Erweckung im Altersheim. Ich habe jetzt den Bobby gehört, wie er ein Zeugnis gegeben hat, wo er im Altersheim war, Leuten gedient hat. Er hat eine Frau öfters gedient, die war bei Jesus und so weiter, war alles gut, nur der Sohn war total gegen ihn. Und dann ist die Frau gestorben und dann haben sie ihn gerufen und dann wollte er für die Frau beten. Die lag auf ihrem Bett und war schon die Decke drüber gezogen über sie, weil sie tot war. Und der Bobby dachte, okay, ich ziehe mal die Decke weg, wenn ich für sie bete. Die Decke weggezogen, dachte, oh, besser hätte ich nicht gemacht, sieht nicht so gut aus, weil er lief der ganze Sabber aus dem Mund und so weiter. Aber er hat es dann nicht wieder draufgelegt, weil die ganzen Verwandten waren drumherum. Und dann hat er gebetet und hat nur gesagt, Herr, ich danke dir für das Leben meiner Schwester. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, Leben, ist diese alte Frau aus ihrem Bett aufgesprungen und hat den Bobby im Gesicht gepackt und hat ihn geschüttelt und hat angefangen, über ihm zu prophezeien. Ja. Danke, Jesus. Halleluja. Und dann hat sie noch einige Monate gelebt, bis sie dann zum Herrn gegangen ist. Preist den Herrn. Amen. Weißt du, das ist ein guter Ort für Totenauferweckung. Halleluja. Erweckung im Altersheim. Halleluja. Und jetzt zeige ich dir noch etwas. Ja. Jetzt zeige ich dir noch was. Du bist vielleicht nicht im Altersheim, sondern du bist an einem Arbeitsplatz, wo es vielleicht auch ein bisschen ist wie im Altersheim in mancher Hinsicht. Ja, wo vielleicht Leute negativ sind, krank sind, Finsternis ist, Angst ist, was auch immer. Und ich sage dir, wo auch immer Gott dich gesetzt hat, am Arbeitsplatz, in der Familie, in deiner Nachbarschaft, im Krankenhaus, in der Schule, im Altersheim, in den Medien, wo auch immer er dich gesetzt hat, du bist ein Träger der Erweckung. Und ich möchte jetzt wirklich zum Schluss, ich möchte für uns alle beten, dass wir wirklich alle nochmal diese Erweckungsherrlichkeit Gottes so richtig aufnehmen. Halleluja. So richtig aufnehmen. Preis den Herrn. Und dann wollen wir zusammen investieren auch in diese Bewegung. Weißt du, er ruft wirklich eine Armee. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir auch mit unseren Finanzen da etwas tun. Weil, weißt du, diese Armee Gottes, die Gott jetzt ruft, diese Erweckung, die er jetzt macht, die braucht tatsächlich eben auch Finanzen. Ohne Finanzen funktioniert einfach in dieser Welt nichts. Und deswegen wollen wir auch etwas tun wirklich und wollen auch das Reich Gottes finanziell segnen. Ich weiß, dass ihr die Stimme Gottes hört, wenn ihr gebt. Weil neulich, ihr erinnert euch dran, ich hab gesagt, wir sammeln für diesen Anbau, diese Erweiterung vom Café, diesen Wintergarten oder Sommergarten, was auch immer wir da dann bauen. Und ich habe gesagt, und ich glaube dafür, dass Gott uns 10% der Kosten, die veranschlagt worden sind, das waren 80.000, zwischen 80.000 und 90.000 Euro, ich glaube dafür, dass wir in dieser Einsammlung 10% der Kosten reinbekommen. Und hinterher bin ich hochgegangen ins Büro und dann kamen schon die Ordner auf mich zu und sagten, Pastor, dein Gebet ist mehr als erhört worden. Oder nicht dein Gebet, es war ja kein Gebet, sondern deine Prophezeiung oder wie auch immer, oder deine Vision ist mehr als erhört worden. Das heißt, es war sogar noch ein bisschen mehr als 10%. Das heißt, ihr habt gut Gott gehört. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich gebraucht, um diese Erweckungsarmee auch zu finanzieren, dass es weitergeht. Wer von euch kann diese Erweckungsherrlichkeit jetzt im Raum so stark spüren? Halleluja, wow. Danke, Jesus, Vater. Wow. Puh. Pass auf. Ach, puh. Danke, Jesus. Weißt du, jeder Einzelne hier im Raum, ein Träger. Oh, ein Träger. Wow, was geht hier ab? Wir brauchen Ordner hier. Schaut mal, hier ihr gerät was außer Kontrolle. Halleluja. Aber es ist gut, verstehst du? Es ist gut, wenn mal was außer Kontrolle gerät. Halleluja. Es ist die Kraft Gottes. Oh ja, Erträgerin der Erweckungskraft Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Also wo immer du bist, Du bist gesetzt, ein Träger und eine Trägerin der Erweckungsherrlichkeit Gottes zu sein. Streck einfach deine Hände aus. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für alle diese Söhne und Töchter Gottes, Herr. Ich danke dir für dein mächtiges Erweckungswirken, Herr. Herr, an den unterschiedlichsten Orten, Herr. Ich danke dir für Erweckungsherrlichkeit in Altersheimen, Herr. Ich danke dir für Erweckungsherrlichkeit, aber genauso in Kindergärten, in Schulen, Herr. Herr, ich danke dir für Erweckungsherrlichkeit, Herr, an Universitäten, Herr. Ich danke dir für Erweckungsherrlichkeit in Firmen und in Geschäften, Herr. Ich danke dir für Erweckungsherrlichkeit an Arbeitsplätzen. Ich danke dir für Erweckungsherrlichkeit in Familien, Herr. Ich danke dir für Erweckungsherrlichkeit in Straßen und Dörfern und Städten. Ich danke dir für Erweckungsherrlichkeit, wo immer du Söhne und Töchter Gottes gesetzt hast. Und im Namen Jesu Christi, Herr, setze ich diese Erweckungsherrlichkeit, diese Erweckungskraft, die heute Morgen hier ist, ich setze sie frei. Pass mal auf, ich zähle bis drei und dann verbindest du dich einfach im Geist mit diesem Kraftstrom und empfängst einfach von ihm direkt, von er ist der Herr der Erweckungsherrlichkeit. Halleluja, in Jesu Namen, ich setze diesen Strom frei. Eins, zwei, drei. Ja, in Jesu Namen. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen bevollmächtigst heute Morgen hier. Danke, Herr, dass du uns Autorität gegeben hast, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, Herr. Und nichts wird uns schaden. Danke, Herr, für gesetzte Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Wow, Schwabach wird verändert in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wow, danke, Vater. Erweckungsherrlichkeit auf dem Lobpreis, Herr. Wow, auf der Jugend, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Erweckungsherrlichkeit. Wow, Erweckungsherrlichkeit im Gebet. Halleluja. Wow, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Erweckungsherrlichkeit in der Schweiz. Wow, danke, Jesus. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Die tun sich nicht weh, keine Angst. Halleluja. Danke für Erweckungsherrlichkeit. Danke für Erweckungsherrlichkeit. Wow, Erweckungsherrlichkeit, Erweckungsherrlichkeit. Wow, Erweckungsherrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Träger der Erweckung, Herr. Träger der Erweckung. Halleluja. Kann man dir helfen? Das ist okay? Dir kann man nicht mehr helfen. Halleluja. Danke. Danke, Jesus. Wow, danke, Jesus. Streck dich aus, streck dich aus. Halleluja. Erweckungsherrlichkeit ist hier. Wow, Erweckung in Baden-Baden. Erweckung da im Rheintal, in Jesu Namen. Halleluja. Oh, Jesus, überall. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Erweckungsherrlichkeit. Erweckungsherrlichkeit. Oh, danke, Jesus. In deinem Körper, in Jesu Namen. Erweckungsherrlichkeit. Oh, Erweckungsherrlichkeit. Oh, Erweckungsherrlichkeit. Halleluja. Oh, falls du mal wieder nach Beuren kommen solltest, werden wir Erweckungsherrlichkeit im Thermalbad erleben. Halleluja. Bei der Wassergymnastik. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich aus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Erweckungsherrlichkeit. Jesus. Jesus. Jesus. Oh. Zeichen, Zeichen und Wunder. Weißt du, Jesaja 8, Vers 18 heißt es. Also, es gibt mehr als Zeichen und Wunder tun. Es gibt noch mehr als Zeichen und Wunder tun, sage ich dir. Weil Jesaja 8, 18 heißt es, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel geworden. Noch mehr als Zeichen und Wunder tun ist ein Zeichen und Wunder sein. Amen. Diese Dame wird in ihrem Altersheim ein Zeichen und ein Wunder sein. Amen. Halleluja. Die beiden. Halleluja. Preis den Herrn. Und so wirst du ein Zeichen und ein Wunder sein, da wo Gott dich hingestellt hat. Oh, ein mächtiges Zeichen und Wunder. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wo er dich hinsetzt. Wo er dich hinsetzt. Ein Zeichen und ein Wunder. Wo er dich hinsetzt. Ein Zeichen und ein Wunder. Ein Zeichen und ein Wunder. Ein einziges Zeichen und Wunder. Wow. Und die Leute sagen, wow, da können wir uns nur noch wundern. Ist gut, wenn sich die Leute wundern. Zeichen und Wunder sind zum Wundern da. Ist das Wesen von Wundern. Amen. Jesus. Halleluja. Oh, preist den Herrn. Preist den Herrn. Ihr Lieben,

tanzen hier. Ja. La la la la la la la la la la la la la. Danke, Jesus, für deine Erweckungsherrlichkeit, die hier ist heute Morgen. Und wir danken dir, Herr, dass gemäß deinem Wort sich dieselbe Herrlichkeit auch zur Heilung, zu Wundern, wir haben so viele Wunder gesehen heute Morgen, Herr, so viele Zeichen auch, die du gewirkt hast bereits, sichtbar, andere, die noch, von denen wir noch hören werden, weil sie noch bestätigt werden müssen, Herr. Aber wir danken dir, Herr, für diese Erweckungsherrlichkeit, für diese Wunderherrlichkeit, die hier ist heute Morgen. Und gemäß Apostelgeschichte 19,11 speichert sie sich in Tüchern und in Kleidungsstücken. Und wo immer die Tücher und Kleidungsstücke hingelegt werden, werden die Kranken gesund, fahren die Dämonen aus und werden die Toten auferweckt. Wow, glaubst du das? Streck mal deine Hand aus mit Glauben. Halleluja. Ai, ai, ai, ai, ai. Ja, ja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus. Oh, oh, Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder. Danke Jesus. Oh. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Schreib uns dein Zeugnis, was passiert ist, schreib uns dein Zeugnis. Wir haben die letzte Zeit so viele starke Zeugnisse gekriegt. Ich werde die nächste Zeit noch ein paar vorlesen, auch von kreativen Wundern. Zum Beispiel ein Zeugnis ist auch gekommen von der Konferenz, wo jemand eine Bruchfraktur mehrfach gebrochenen Fuß hatte, Bruchstücke, ja sowas, Bruchstücke im Mittelfußknochen. Und während der letzten Konferenz ist hier gebetet worden und danach ist er zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, alle Stücke sind an ihrem Platz, er braucht keine Operation mehr. Er wollte es operieren, aber er braucht keine Operation mehr. Gott hat die Operation gemacht. Halleluja. Danke, Jesus. Schreib uns dein Zeugnis, was Gott getan hat. Egal, ob es dir klein vorkommt oder groß vorkommt, das Wunder. Schreib uns einfach dein Zeugnis, was Gott getan hat, an wunder@glorylife.de.